angesichts der öffentlichen Interpretationen, die jetzt zur Oktoberrevolution in Umlauf gesetzt werden, und unter denen die zweifellos originellste, die jetzt kürzlich im Fernsehen mitzuerleben war, in der interessanten Kritik bestand, die Oktoberrevolution wäre längst nicht so blutig gewesen, wie die Kommunisten sich dessen immer rühmen. Es ist ein seltsames Anliegen, diese Revolution zu verkleinern. Und vielleicht ist es nicht umsonst gerade deswegen und wegen vielfältiger sozialkundlicher Missverständnisse dieses Ereignisses einmal darauf hinzuweisen, was eine sozialistische Revolution überhaupt ist und will. Sie ist nämlich etwas gründlich anderes als das die Macht, eine Abstraktion, die leider nicht bloß in der Politikwissenschaft sehr beliebt ist, dass die Macht von einem auf dem anderen, vom alten auf den neuen Zaren, vom Nikolaus auf den Lenin übergegangen wäre. Eine Revolution ist kein Machtwechsel, sondern es ist eine Aktion, in der mit der Macht, die es gibt, aufgeräumt wird. Sie zeichnet sich auch nicht dadurch aus, dass überhaupt Gewalt passiert, sondern sie zeichnet sich durch eine Gewalt aus, die alles Bisherige auf den Kopf stellt, die sämtliche in der Gesellschaft verankerten Verhältnisse aufhebt, die natürlich im Zuge dieser Aufhebung auch ans Tageslicht bringt, wie viel Gewalt diesen alten Verhältnissen innewohnt, weil all die so scheinbar selbstverständlichen Einrichtungen dieser Gesellschaft, die alle nicht ohne den Schutz und die Deckung durch staatliche Gesetze und eine beträchtliche Polizeigewalt auskommen, die Aufhebung all dieser Verhältnisse verlangt eine Gewalt, die sie aufhebt. Das geht weder durch die Eroberung der Bundesdruckerei, sodass fortan in roten Buchstaben sozialistische Gesetze von dort verkündet wären, würden. Das kann der Inhalt einer Revolution sowieso nie sein. Es ist andererseits auch kein Großereignis menschlicher Interaktion oder sowas ähnliches. Es ist auch kein Parteitag, sondern es ist die an jedem Ort, wo die alte Gewalt sich hält, sich betätigende, das alles aufhebende Gewalt. Und das nicht nur so überhaupt, sondern aus einem guten Grund. Der Grund liegt darin, dass alles, was auch ohne kommunistische Hinweise als ziemlich blöd, ziemlich ärgerlich und ziemlich schädlich in dieser Gesellschaft bekannt ist, dass das nicht einfach mit dem moralischen Wunsch quittiert wird, es möchte doch besser sein, sondern dass eine Analyse vorgelegt wird, die erklärt, inwiefern das alles systemnotwendig ist. Ein Programm, das ernst macht mit dem, was ja irgendwo auch in den Zeitungen zu lesen ist, dass es zum Beispiel in unserem System ohne Verarmung, ohne Arbeitslosigkeit als eine ihrer Formen, ohne Steigerung der Arbeitsproduktivität, um nur ein paar Hinweise auf das weite Feld des Arbeitslebens zu geben, nicht geht. An der Revolution liegt eine Kritik zugrunde, die die Feststellung, dass Reich und Arm sich so ein bisschen tendenziell auseinanderentwickeln, nicht mit Anträgen an eine bessere Steuerreform begegnet, sondern mit der Erkenntnis, dass und inwiefern das diesem System, das wir haben, immanent ist. Eine Kritik auch, die angesichts dessen, was in der Politik passiert, der inneren wie der äußeren Gewalt, nicht mit Friedensidealismus daherkommt oder mit dem billigen Ideal, man möchte die Steigerung der Gewalt doch lieber lassen. Angefangen vom Kindergarten bis zur Startbahn West, netter miteinander umgehen, sondern es ist eine Kritik, die die Notwendigkeit auch der Gewalt in diesen ganzen Verhältnissen kennt und sie nicht leiden kann und deswegen abschaffen will und sich überhaupt nicht zufrieden gibt mit solchen Hinweisen wie der, man müsste doch hier und heute, jetzt und sofort irgendetwas ändern. Das ist für das Anliegen einer sozialistischen Revolution in der Tat zu billig. Unter dem, dass man die Verhältnisse, wie sie nun einmal sind, außer Kraft setzt, sind diese Verhältnisse nun einmal auch nicht außer Kraft zu setzen. Diese schlichte Einsicht beflügelt Revolutionäre zu ihrem Tun. Was sie damit außer Kraft setzen, wenn sie gewinnen, das muss allerdings passieren. Wenn sie gewinnen, das ist nicht wenig. Das ist über die Eroberung der politischen Macht, eben um es nochmal zu sagen, nicht einfach ihr alternativer Gebrauch, den man in einem ununterscheidbaren und sowieso von niemandem zur Kenntnis genommenen Partei- oder Wahlprogramm vorher angekündigt hätte, sondern das ist das Außerkraftsetzen von mittels der neuen Gewalt, die sich an die Stelle des bisher regierenden Gewaltmonopols setzt. Das Außerkraftsetzen so fundamentaler Einrichtungen wie des Eigentums. Das ist mehr als eine Korrektur des bürgerlichen Gesetzbuches. Das setzt außer Kraft das, was in dieser Gesellschaft mit dem Eigentum anzufangen ist, die private Herrschaft, die Privatmacht des Geldes über die Verteilung der Arbeit in dieser Gesellschaft. Es setzt außer Kraft eine Arbeitsteilung in Abhängigkeit von den Entscheidungen der Geldbesitzer. Es setzt außer Kraft eine Armut in Abhängigkeit vom Geldbesitz und von der Notwendigkeit, es immer wieder zu verdienen. Also kurzum den Gegensatz der Klassen, die es gibt, auch wenn kein Demokrat sie zugeben will. Es setzt außer Kraft die schöne abgetrennte Sphäre der politischen Gewalt, die immer so tut, als würde sie nur die Spielregeln sichern und darüber vergisst, dass es die Spielregeln der Klassengesellschaft sind, die da gesichert werden. Diese abgetrennte Sphäre mit ihrem idealen Betätigungsfeld des Parlaments hat ebenfalls keinen Stellenwert mehr, wenn die revolutionäre Gewalt sich der Hoheit über die Gesellschaft bemächtigt. Es wird außer Kraft gesetzt, der ganze Kosmos privater Vorkehrungen und Einrichtungen, mit denen die Individuen in dieser Gesellschaft mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zurechtkommen. Das lässt weder die Familie unberührt noch das Ausbildungswesen. Die Hierarchie der Berufe überlebt eine Revolution sowieso nicht. Die Moral irritiert weder einen Revolutionär noch überlebt sie seinen Erfolg, weil sie ohnehin nichts anderes als das subjektive Ja zu dieser ganzen Gesellschaft ist, ein Ja mit einigen Abers noch hinterher. Am Ende wird sogar die Psyche des modernen Individuums ein bisschen anders. So dass am Ende, wenn die Revolution Erfolg hat, dann muss sie an viele Stellen hin und dafür sorgen, dass sich dieses Ergebnis einstellt. In der Gesellschaft fortan nichts anderes passiert als das, was die revolutionäre Partei will. Und das, was sie will, ergibt sich aus überhaupt nichts anderem als aus ihrem Programm. Und dieses Programm aus der Einsicht in die gesellschaftlichen Verhältnisse, die sie vorher gewonnen hat, und ihrem Willen, den sie an dessen Stelle setzt. Der und sonst nichts wird nach einer Revolution zum Zusammenhang der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse. Das ist nämlich überhaupt ihr Witz, dass alles das, wovon der Marx gesagt hat, es spielt sich ab hinter dem Rücken der Menschen, als ein Zwangsgesetz, dem sie Rechnung tragen, ob sie es wissen oder nicht, dass dieses Zwangsgesetz verschwindet und fortan die Mitglieder dieser Gesellschaft ihren Zusammenhang nach ihrem Interesse und zu ihrem Vorteil inszenieren, selber ins Werk setzen. Und dass eben nichts mehr passiert, wie von selbst, aus Sachzwang. Die Kategorie des Sachzwangs hat nach einer Revolution ihr Recht verloren. Es gibt überhaupt nur zwei Bedingungen, die es unabhängig gibt und auf die eine Revolution achten muss, unabhängig von dem, was sie selber will. Das ist zum einen das Überkommene, was man vorfindet, was man damit anfangen kann, wie zum Beispiel die Produktivkräfte der Gesellschaft beschaffen sind und wie sie noch zu entwickeln sind. Das andere ist das Ausland, das sozialistische Revolutionen nicht bloß 1917 höchst ungern gesehen hat. Beides sind Hindernisse, die eine revolutionäre Partei einkalkulieren muss, aber es sind keine Argumente, die das Programm relativieren. Das ist ein sehr wesentlicher Unterschied, weil sehr viele Parteien, die Ähnliches sagen könnten, wie ich es hier vorgetragen habe, und die Partei, deren Programm wir uns heute widmen wollen, ist von dieser Art, weil die dieser kleinen logischen Unterscheidung zwischen Hindernis und Argument nicht recht fähig gewesen sind, sondern immerzu das Kräfteverhältnis, dem sie im eigenen Land und in Bezug aufs Ausland gegenübergestanden sind, als Argument dafür genommen haben, dann von ihrem Programm abzulassen und nur noch das zu machen, was gerade geht. Das ist, ohne Kompromiss diesmal zu sagen, ein Abschied vom Willen zur Revolution, dann macht man eben etwas anderes. So etwas ist allerdings zu unterscheiden von der Notwendigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden. Deswegen ist eine Revolution auch nicht gleichbedeutend mit der Ankündigung, dass morgen das Paradies ausbricht. Deswegen haben andererseits revolutionäre Parteien auch anderes als Notwendigkeit und als Grund für ihre Revolution anzubieten, als solche billigen Verheißungen, die man sich lieber bei jedem Pfaffen holen sollte. um es auf die Oktoberrevolution anzuwenden, dass dort sich die Notwendigkeit eingestellt hat, quasi bruchlos nach Beendigung des Ersten Weltkriegs, nach dem Ausscheiden aus der Konfrontation mit dem imperialistischen Deutschland, den Übergang zum Bürgerkrieg zu machen, sodass die Leute, die gerade erst aus dem Schützengraben heimgekehrt sind, um zu Hause ihre Kuh mal wieder zu besichtigen, gleich wieder losgeschickt worden sind, um den Sozialismus zu verteidigen, gegen die leise Konterrevolution und gegen die Interventionsarmeen aus Amerika, England und Frankreich, beziehungsweise von denen subventioniert, aus der Tschechoslowakei. Dass sie gleich anschließend 3 Jahre weiterhin Krieg zu führen hatten, war, weiß Gott, nicht das Programm der Revolution, sondern das war die Bewältigung der Schwierigkeiten, die zu machen, die westlichen Entente-Mächte überhaupt nicht gezögert haben. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache war die notwendige Auseinandersetzung mit dem Vorgefundenen. Das Vorgefundene war ein Land, das noch überhaupt keinen kapitalistischen Zusammenhang, noch gar keine ausgefeilte nationale Ökonomie vorzuweisen hatte. Das war ein Land, dessen agrarische Grundlage weitestgehend ruiniert war, in dem Transportmittel und die großenteils die einfachsten Mittel überhaupt das Überleben von Stadt und Land zu sichern gefehlt haben. Es war ein Land, mit dem außerdem die siegreiche Partei sich auseinanderzusetzen hatte mit einem ziemlich hemmungslosen Chaotismus der gerade befreiten Bauern, die mit ihrer Befreiung keineswegs ihr Herz für den Sozialismus entdeckt haben, sondern die umgekehrt aus dem ganzen bolschewistischen Programm erstmal nur das grüne Licht dafür entnommen haben, dass sie also nun ihren ungeliebten Grundherrn schlachten dürfen, die bei dieser Selbstbefreiung auch gleich alles mögliche Notwendige, Produktionsmittel, Ernten, Viehzeug mit angezündet haben und wo sich überhaupt die Notwendigkeit gestellt hat, diese Bauern mal darauf aufmerksam zu machen, dass die Produktion natürlich weitergehen muss, und zwar jetzt in ihrer eigenen Verantwortung. Dieser Revolution haben sich Hindernisse auch derart in den Weg gestellt, dass sie überhaupt über keine materiellen Mittel verfügt hat, jetzt auch den Bauern, diesen befreiten Völkerschaften, befreit von ihrem Grundherrn, noch immer in Auseinandersetzung begriffen mit Grundherren, die sich gehalten haben, die ihrerseits ihre Räuberbande organisiert haben und wiederum die Bauern aufgehängt. Das Problem war unter anderem auch, diesen Bauern überhaupt vom Standpunkt der städtischen Industrie aus ein Angebot machen zu können, dass es sich in Kooperation mit der kommunistischen Partei, die die Städte im Griff hatte, überhaupt zusammenzuarbeiten lohnt. Ich will gleich hier vorweg sagen, bevor ich auf das Programm der kommunistischen Partei komme, was uns heute Abend hauptsächlich beschäftigen soll, will ich eben auch die Episode erwähnen oder den Programmpunkt, der Kennern und Freunden der Sowjetunion zumindest früher noch allemal einiges zu denken gegeben hat, nämlich die sachliche Notwendigkeit, vor der der Führer der Revolution Lenin sich zu Beginn der 20er Jahre gesehen hat, überhaupt mit den Bauern klarzukommen, sie überhaupt für die Ernährung der revolutionierten Städte heranziehen zu können. Man darf da nicht einfach die Schwierigkeit unterschätzen, dass es dieser Partei schon aus Personalmangel nicht möglich war, in jedem Dorf nach dem Rechten zu sehen, eine gescheite Produktion und die Ablieferung des Produzierten im Rahmen des Notwendigen zu organisieren. Es war ein bewusster und auch als solcher deklarierter Rückschritt, als die kommunistische Partei dort nach der Revolution die neue ökonomische Politik eingeführt hat, die im freien Handel zwischen Händlern, die es offensichtlich noch gab, die auch über Geld verfügten und die auch für Geld einiges leisten und anbieten konnten, diesen freien Handel mit den Bauern zuzulassen, damit überhaupt Getreide und Nahrungsmittel in die Stadt kamen. Das für sich war tatsächlich ein Kompromiss mit dem Kapitalismus, mit kapitalistischen Formen auf dem Land, welchen die ironischerweise vor der Revolution so noch gar nicht existiert hatten. Und sie sind als solche auch in der damaligen Partei sehr bedenklich hin und her gewendet worden. diesem Kompromiss, soweit er auch als solcher immer deklariert worden ist, ist für sich überhaupt nicht zu entnehmen, ob und welche Fehler diese Partei beim Revolutionieren ihres Landes gemacht hat. Da sind schon andere Äußerungen zum Beispiel vom Lenin selbst bei der Begründung dieser Politik und bei seinem ersten Rückblick auf ihre Misserfolge aufschlussreicher. Kommentare nämlich, die deutlich zu verstehen geben, dass er auch die ganz anderen im Griff der kommunistischen Partei befindlichen Teile der nationalen Ökonomie nach den Kriterien, und da kommt es auf die Kriterien an, zu organisieren gedachte, die er bei den kapitalistischen Betrieben nicht keineswegs bloß auf dem Land vorgefunden hat. Er hat seinen Kommunisten auf dem 11. Parteitag eine Standpauke gehalten, die darin bestand, sie sollten nicht so angeben. Das mag man alles unterschreiben. Was er ihnen allerdings als Erziehungsziel vorgeschrieben hat, ist schon etwas eigentümlicher. Sie sollten sich die dümmsten und die intelligentesten Händler, die Kommissjünglinge, die Handelsgehilfen, zum Vorbild nehmen, um von ihnen die Elementargründe der Ökonomik zu lernen, weil die nun einmal etwas anderes sei, als einen Krieg zu gewinnen. Mit Letzterem hat Lenin durchaus recht, auch wenn man sich eine kommunistische Wirtschaft denkt. Aber es ist schon etwas eigentümlich, wenn eine kommunistische Partei ihre Planung gleich so denkt, dass man sich dort nicht sachkundig zu machen hat, über die sachlichen Notwendigkeiten einer Volkswirtschaft, über die sinnvollste Reihenfolge ihres Aufbaus, über das, was man zuerst und danach braucht, sondern wenn er sie in die Schule von Kapitalisten schicken möchte, weil die doch irgendwie bisher die Versorgung des Landes sichergestellt hätten. Lenin empfiehlt da allen Ernstes, die gemeinsam mit Kapitalisten aus dem Ausland gegründeten Unternehmungen als Schule für Kommunisten, dass sie endlich mal das Handel treiben lernen. Er hält es auch geradezu für einen Seriositätsbeweis seiner kommunistischen Partei, dass sich ausländische Kapitalisten bereit gefunden haben, in Russland ein Geschäft zu eröffnen, was nun allerdings ein fatales Armutszeugnis ist. Er wirft immer in eins die praktische Unfähigkeit der gerade aus dem Bürgerkrieg heimgekehrten Helden, nun einen friedlichen Aufbau zu beginnen, mit mangelnder Schulung in den Techniken eines Wirtshausunternehmens. Und das ist allerdings schon eine unverblümte Antwort auf die früher gerne gewälzte Frage, wie lang eigentlich der Kommunismus in der Sowjetunion noch gut in Ordnung und zutiefst proletarisch war und ab wann er in das moderne, etwas mehr revisionistische Fahrwasser geraten sei. Aus Lenins Bekundung zu diesem Thema geht ziemlich deutlich hervor, dass das Eigenartige des drüben zu besichtigenden Kommunismus nicht so sehr im Kompromiss oder überhaupt nicht, das Eigentümliche davon, überhaupt nicht im Kompromiss und in dem Zwang zum Kompromiss mit vorgefundenen Verhältnissen und Härten des Weltmarkts liegt, sondern in dem, was diese Partei sich vorgenommen hat. Deren Programm ist also zu besichtigen, und zwar ist das am einfachsten an den Formen, in denen dieses Programm heute realisiert ist. Denn von der Sowjetunion heute kann man weiß Gott nicht mehr sagen, nicht zuletzt dank des harten Durchgreifens des Vorsitzenden Stalin, dass in ihr nichts mehr übrig ist von den sozialen oder ökonomischen Verhältnissen, die die Bolschewiki vorgefunden haben und mit denen sie als Hindernis zurechtkommen mussten. Man kann an ihnen und muss an ihnen ablesen, was diese Partei gewollt hat. Und um dieses Programm soll es heute Abend gehen. Man kann sich fragen, ob es sich lohnt, sich stundenlang mit diesem Programm zu beschäftigen, denn das sage ich gleich, sehr viel kürzer als die Rede, die der Herr Gorbatschow vor seinem Parteikongress anlässlich des 70. Jahrestages der Oktoberrevolution gehalten hat. Sehr viel kürzer wird der Vortrag heute Abend nicht, es sei denn, es erblüht sofort eine Diskussion. Deswegen durchaus ein Satz zur Rechenschaft darüber, ob und warum sich das lohnt. Es lohnt sich für Kommunisten allemal gar nicht so sehr, um aus den Fehlern dieser Partei zu lernen. Denn was man aus den Fehlern dieser Partei lernen kann, lernt man aus den Notwendigkeiten, hier in der Bundesrepublik ein paar Arbeiter von der Notwendigkeit einer gründlichen Alternative zu überzeugen, sehr viel besser. Aber immerhin ist es ja das andere System, auf das das unsere sich immerzu feindlich bezieht. Und das ist auch für jemanden, der überhaupt nichts mit dem Kommunismus am Hut hat, noch nicht, das ist ja unser Antrag hier, ist auch für sogar für Antikommunisten, noch Antikommunisten, Grund genug, sich den Begriff dieses Systems einmal zu bilden, weil man ja wenigstens wissen sollte, gegen wen unser System jedermann verheizen will, wenn es drauf ankommt. Dann sollte man wenigstens wissen, gegen wen es geht. Schon allein, damit man sich nicht täuscht. Dieser Vortrag, ich sag's vorweg, der hat 4 Punkte. Der erste ist lang und handelt von der neuen Ökonomie. Die beiden nächsten sind viel kürzer und handeln von dem neuen politischen System und dem neuen Menschen. Und der dritte ist so lang wie nötig und handelt von der neuen Weltlage, die durch die Oktoberrevolution und den Erfolg der Sowjetunion, von der auch wir trotz dem Plakat wissen, dass sie erst 5 Jahre später gegründet worden ist, in die Welt gekommen ist. Die siegreiche kommunistische Partei in Russland hat beim Wegräumen der vorgefundenen gesellschaftlichen Einrichtungen nichts übrig gelassen und auch nichts zu wünschen übrig gelassen. Es hat seine Zeit gedauert. Es hat auch eben die vorhin angedeuteten Notwendigkeiten einer zeitweiligen Konkurrenz mit einem privat organisierten Bauerntum und das anschließende Aufräumen vom Standpunkt der damaligen kommunistischen Partei, das kommunistische Verhältnisse schaffen auf dem Land gebraucht, ist übrig gelassen von den Verhältnissen, die sich unter der Zarenherrschaft in Russland eingestellt haben. Sie haben durchaus die Bedingungen dafür geschaffen, dass fortan nichts passiert ist, vorbehaltlich der Notwendigkeiten, gegen die sie sich wehren mussten, als ihr Programm. Und sie haben von Marx durchaus so viel gewusst, dass es notwendig sei, das Kapital abzuschaffen, das Proletariat zu organisieren in der Form, dass es auch seine eigene Wirtschaft in seine Hände nimmt, die Wirtschaft zu planen, damit die Sache endlich besser geht und damit die Massen in diesem Land etwas von der Ökonomie haben, der sie sonst bloß dienen müssen. Und das Programm, das sie aufgemacht haben, steht erstens und zweitens unter gar keinen anderen Zwecksetzungen als den beiden, die Massen, die da arbeiten müssen, mit den Erträgen der Arbeit gerecht zu bedienen, gerechte Verteilung, und die Produktivkräfte dieser Gesellschaft stürmisch zu entwickeln, damit es mehr zu verteilen gibt. Am Ergebnis der Ökonomie, die unter diesen beiden Parolen, ich mache jetzt mal eine Parenthese, obwohl der Satz noch erst halbfertig ist, es gibt den Verdacht, die hätten das eigentlich organisiert, bloß damit es einer Funktionärsschicht besser geht. Das wäre die eigentliche Logik des Aufbaus des Sozialismus in der Sowjetunion gewesen. Das ist lächerlich. Die paar Privilegien, die man als sowjetischer Funktionär hat, rechtfertigen nicht in der geringsten Weise und begründen auch kein bisschen eine ganze Produktionsweise. Wenn das Ziel der 500.000-köpfigen kommunistischen Partei gewesen wäre, dann hätten sie besser 10.000 Leute zum Bankraub in die USA geschickt, dann hätten sie von den Früchten allemal mehr gehabt, als wenn heutzutage Funktionäre um die zweite Datscha rechten oder um ihr Recht, mal am Schwarzen Meer einen Sonderurlaub zu machen. Parenthese zu Ende. Es waren diese beiden Zielsetzungen, das Volk besser zu stellen, mit denen die damalige Partei angetreten ist, und umso merkwürdiger nimmt sich das Ergebnis aus, dass man heute in den Debatten um das, was sich alles in der Sowjetunion ändern sollte, so zur Kenntnis bekommt. Da lernt man nämlich, dass es eigentlich alles das, was es bei uns als Einrichtungen des Kapitalismus gibt, dass das drüben offenbar ganz normal ist. Ware, Geld, Betriebe, die Gewinn machen sollen, Finanzen, Finanzprobleme sogar des Staates. Banken gibt es sogar und ein Kreditwesen, Börsen gerade nicht, aber das ist nun auch gerade alles. Es ist fast so, als hätte sich nichts geändert, außer einem gewissen staatlichen Verhältnis zu all diesen Einrichtungen, dass nämlich eine staatliche Behörde ihre Hand auf alle Banken, den Geldverkehr, den Großhandel und so weiter legt und Befehle erteilt und gewisse Resultate vorschreibt. Es ist fast, als hätte ja bloß eigentlich die Staatsgewalt ihr Verhältnis zu dieser Ökonomie neu gestaltet. Das stimmt andererseits nicht. Denn an einem hat es diese Partei tatsächlich nicht fehlen lassen. Sie hat das Privateigentum abgeschafft und eine Kapitalistenklasse, eine Schicht von Eigentümern, die das private Kapital zu ihrem Nutzen einsetzen, gibt es schlechterdings nicht. Damit sind auch, um das mal zweifelsfrei klarzustellen, all die Einrichtungen, die man kennt und die es drüben auch gibt, Geld und Ware, Gewinn und so weiter, Kredite, die sind damit objektiv nicht mehr das, was sie im Kapitalismus sind, nämlich Mittel der freien Konkurrenz und Instrumente der privaten Bereicherung von Geldbesitzern. Ob diese Privaten, die sich da bereichern, nun als Individuen ein Geschäft aufmachen oder in einer Aktiengesellschaft zusammengefasst sind oder was auch immer, das ist hier uninteressant. Es ist hierzulande Mittel der Konkurrenz von Privatunternehmen auf dem Markt, Mittel ihrer privaten Bereicherung. Und das gibt es drüben nicht. Insofern ist es ein Schein, als wäre im Grunde alles noch genauso wie bisher. Es soll eben alles anders auch gehandhabt werden und andere Effekte erbringen. Eben nicht mehr den der Konkurrenz auf dem Markt, nicht mehr den der privaten Bereicherung, sondern dadurch, dass der Staat seine Hand drauflegt, sollen auch völlig andere Ergebnisse zustande kommen, nämlich, und diese anderen Ergebnisse heißen, gerechte Verteilung und Fortschritt der Produktivkräfte. Das soll dadurch planmäßig und aufs Beste geregelt werden, dass der Staat allen Einrichtungen des Kapitalismus gewissermaßen ihren privaten Zahn zieht. Und das gibt es uns nochmal zu sagen wirklich nicht mehr. Die andere Seite dazu ist, die Ziele, die der Staat da ins Werk setzen möchte, gerechte Verteilung und gesellschaftlichen Fortschritt, auch die sind hierzulande keineswegs unbekannt und niemandem etwas Neues. Man braucht bloß die ideologischen Abteilungen der Wirtschaftsseiten aufzuschlagen in den Zeitungen. Oder das Wochenendblatt, die Wochenendbeilage. Oder man braucht nur dem Riesenhuber zuzuhören, wenn er über die Notwendigkeit der Weltraumfahrt schwadroniert. Oder irgendeinem Großkapitalisten, der gerade erklärt, warum die Tante-Emma-Läden es nicht mehr bringen oder umgekehrt. Immer kriegt man zur Kenntnis gebracht, die Ideale, denen die Wirtschaftsweise hierzulande folgt und die haargenau gleich lauten, wie das, was die kommunistische Partei sich drüben vornimmt. Nämlich als all das wären segensreiche Einrichtungen für die bestmögliche und durchaus auch gerechte Verteilung der nützlichen Güter dieser Gesellschaft und für den stürmischen Fortschritt in eine immer bessere, technologisch immer ausgefuchstere Zukunft sowieso. Nun weiß man, wenn man die anderen Abteilungen einer Wirtschaftszeitung zur Kenntnis nimmt, auch wie das hierzulande gemeint ist. Dass nämlich das, was sich an Verteilung ergibt, quasi der Abfall, die schlichte Folge davon ist, dass hierzulande Geschäfte gemacht werden und dass da, wo kein Geschäft läuft, auch mit der Versorgung der Massen sich nichts schiebt. Das ist gleichzeitig der Realismus, der hierzulande jeden Bürger gang und gäbe ist. Dass da manchmal eben auch herausschaut, viele Leute werden nicht benutzt. Die Leute, die benutzt werden, haben davon nichts Gutes. Die Verteilung lässt manchmal schon Mitte des Monats zu wünschen übrig, einfach weil das Geld zu wünschen übrig lässt. Umgedreht richtet sich die Verteilung nach den Interessen derer, die besonders viel Geld haben, weil sich eben alles ums Geschäft dreht. Das sind alles, und dass dasselbe auch für den Fortschritt gilt und dass das ein Fortschritt der Geschäftstätigkeit ist, das ist ja das kleine Einmaleins, das im Grunde schon jedes Kind lernt, wenn es mit dem Geld zum Bäcker geschickt wird. Und so hat es hierzulande seine Ordnung. Eine gesellschaftliche ökonomische Praxis, in der das Geschäft regiert und sein Interesse am Gewinn und ein Ideal, dass die Erträge und Ergebnisse dieses Geschäfts immer als Freundlichkeit für die diensttuende Mannschaft, als Dienst am Fortschritt darstellt. Ideal und Praxis gehören hier so folgerichtig zusammen und keiner verwechselt sie. Drüben wollen sie es anders haben. Sie merken die schlechten Ergebnisse des Geschäfts. Sie deuten drauf, was ihnen am Geschäft alles nicht passt hierzulande. Und stellen sich demgegenüber auf den Standpunkt des Ideals, das es hierzulande zum gesamten Kapitalismus gibt. Und sie vertreten allen Ernstes die Auffassung, all das, womit hierzulande ein Geschäft zu machen geht, müsste doch vom Staat richtig eingesetzt auch dazu taugen, unter der Herrschaft einer proletarischen Partei, dem Volk Gutes zu tun und den gesellschaftlichen Fortschritt zu befördern. Das geht nun allerdings so einfach nicht. Ich muss hier zwei oder drei ökonomische Wahrheiten berühren, die vielleicht nicht gleich auf Anhieb verständlich sind, aber auch dafür kann ich auf die Diskussionsangebote unseres Vereins verweisen. Da kann man das alles dann ausgiebig durchdiskutieren. Aber es muss ja mal gesagt sein, damit die Eigentümlichkeit der sowjetischen Produktionsweise deutlicher wird. Es ist ökonomischen Gegenständen wie Ware, Geld, Gewinn und dergleichen eigentümlich, dass sie ihrem ökonomischen Begriff nach fürs Planen nicht taugen. Die Ware ist das Produkt einer privat verrichteten Arbeit, das sich auf dem Markt gegen andere private Arbeit tauscht, und nur darüber stellt sich so etwas wie eine vielfältige Versorgung von Leuten mit vielerlei, so etwas wie eine Arbeitsteilung in der Gesellschaft her. Ware ist gerade die Eigentümlichkeit eines Arbeitsprodukts, das dadurch bestimmt ist, das macht den ökonomischen Begriff der Ware aus, dass es sich einer Arbeitsteilung verdankt, die überhaupt von niemandem gewollt, geplant und eingerichtet ist, sondern die sich naturwüchsig aus den privaten Wursteln vieler, die in dieser Gesellschaft ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, dass es gerade aus deren Privatarbeit herauskommt. Natürlich ergibt das so etwas wie den Schein eines Automatismus der Arbeitsteilung. Das hat sogar fromm gestimmte Nationalökonomen bis heute zu der Vermutung beflügelt, hinter dieser banalen Einrichtung des Markts stände so etwas wie die ordnende Hand mindestens eines lieben Gottes, wenn nicht überhaupt eine unsichtbare Hand schlechthin. Adam hieß der Mensch, der das erfunden hat, mit Vornamen. Kein Wunder. Ware ist geradezu das Gegenteil zu der Vorstellung, da wäre was geplant. Und der Automatismus, der sich darüber herstellt, ist der Schein, der sich daraus ergibt, dass jeder, der auf diese Weise Arbeit verrichtet, im Austausch erst darum kämpfen muss und zusehen muss, ob seine Arbeit und was sie taugt. Da kann auch mancher seine bittere Enttäuschung erleben, dass er sich abgemüht hat und der Markt belehrt ihn darüber, dass es leider nichts war mit seinem Beitrag zur Arbeitsteilung. Das Geld hat objektiv zwei andere Funktionen, als dass man mit ihm planen könnte. Natürlich plant jeder mit seinem Portemonnaie. Aber die Planung, die sich daraus ergibt, die hat eine Voraussetzung und die heißt, Geld und ihm gegenüber der Preis für die Güter, die man sich mit dem Geld kaufen will, bedeuten den Ausschluss vom schon produzierten gesellschaftlichen Reichtum. Sie bedeuten den Versuch, sich dessen privat wiederum zu bemächtigen, und das geht eben für die Massen der Leute ziemlich schief, weil der Anteil, den sie sich dadurch da erobern können, ziemlich lächerlich ist. Es bedeutet auf der anderen Seite, dort, wo es in genügender Fülle da ist, wo es als Kapital angewandt wird, bedeutet gerade das Geld ein Kommando über die gesellschaftliche Arbeit. Die privat gefällte Entscheidung darüber, wo wie viel von Arbeit angewendet wird. Insofern ist Geld gerade wieder das Gegenprinzip dazu, dass eine Gesellschaft sich überlegt, was sie wozu braucht und einen entsprechenden Plan für ihre Produktionsbetriebe erstellt. Es ist gerade das Mittel der privaten Macht über die Lenkung der Produktion. Es ist ein Kommando und keine Planung. Vom Gewinn gilt dasselbe und so weiter. Der Gewinn ist die Frucht dieses privaten Kommandos. Das Mittel auch, das Kommando auszuweiten und erfolgreicher zu gestalten. Und so geht's rauf bis zur Börse einschließlich, an der nun auch der Blödeste merkt, dass das keine Agentur der gesellschaftlichen Planung ist. Man kann sie ja noch nicht einmal selber planen. Umgekehrt heißt es, indem die siegreiche Gewalt dort in der Sowjetunion sich all dieser Dinge bemächtigt und das private Eigentum aus der Welt schafft, sind all diese Mittel nicht mehr das, was sie bisher sind. Es bleibt gewissermaßen bloß noch die Hülle übrig. Die Betriebe sind nicht mehr von Haus aus darauf ausgerichtet, als Käufer und Verkäufer an einen Markt heranzutreten und durch ihre Produktion und eine entsprechende Gestaltung des Preises in Konkurrenz zu anderen Gewinn zu erwirtschaften. Diese Eigenschaft haben Betriebe eben nicht mehr, wenn sie Eigentum des Staates, eines proletarisch verfahren wollenden Staates sind. Der Preis ist ihnen eben ja auch nicht mehr freigegeben. Er ist nicht mehr Mittel ihrer Gewinnerwirtschaftung, sondern der wird ja gerade vom Staat vorgeschrieben, im Hinblick auf die Verteilung, die der Staat erreichen will. Der Gewinn ist nicht mehr der selbstverständliche Lebenszweck eines jeden Betriebs. Das Produkt, der Gebrauchswert, der da geschaffen wird, der ist eben gerade nicht mehr untergeordnet den Kriterien des Geschäfts, seinem Preis. Es ist bei uns der Fall, dass das Produkt seinem Preis gewissermaßen untergeordnet ist, weil es nur seinen Adressaten erreicht, wenn er zahlen kann. Das ist außer Kraft gesetzt, genauso wie die Produktion selbst nicht mehr dem Zweck der Gewinnerwirtschaftung folgt. Eben der gilt ja auch nicht mehr. Und jetzt ist das Eigentümliche. Gleichwohl will die Staatsgewalt drüben alles in ihrer Gesellschaft, die ganze Produktion so einrichten, als würde der Tauschwert nach wie vor das produktive Geschehen der Gesellschaft beherrschen. Er legt gerade Wert auf den Automatismus, den es im Kapitalismus gibt, dass nämlich ein Betrieb durchs Einkaufen, Produzieren und Verkaufen erstens die Güter dahin schafft, wo eine zahlungsfähige Nachfrage sich rührt und zweitens noch Gewinn in der Hand hält. Diesen schönen Automatismus, schön eigentlich in Anführungsstrichen, denn die Ergebnisse sind ja das, was Kommunisten kritisieren. Aber das Automatische an dieser Bewegung, das leuchtet der sowjetischen Staatsgewalt ganz furchtbar ein. So etwas, eine so perfekt von selbst funktionierende Wirtschaft, modifiziert durch ihre eigenen Vorschriften, was rauskommen soll, das hätte sie schon gern. Und darin liegt der ganze Widerspruch der realsozialistischen, das ist ein Etikett, das die Wirtschaftsweise drüben sich zugelegt hat, das ist der ganze Widerspruch dieser eigentümlichen Wirtschaftsweise. Sie bedient kein kapitalistisches Privatinteresse mehr, aber sie nimmt das, was der Kapitalismus anrichtet, wie ein selbsttätiges System der Arbeitsteilung, das sie in jeder Hinsicht übernehmen, kopieren und dadurch, dass sie es macht, verbessern möchte. Der Staat erlegt eben seinen Betrieben nicht einfach eine Produktions- und Ablieferungspflicht auf, durch ein planmäßiges oder vielleicht auch falsch geplantes Kommando. Er erlegt ihnen auch nicht einfach, das wäre paradox genug, die Pflicht auf, Gewinne abzuliefern, also zwischen den Preisen, die er setzt, mit der eigenen Produktion so herumzuwirtschaften, dass auch noch ein Gewinn herausschaut. Er befiehlt ihnen beides, Produkte abzuliefern und Gewinn zu erwirtschaften. Und zugleich weiß dieser Staat, dass die Stärke des Kapitalismus gerade darin besteht, dass jeder Betrieb, jeder Beteiligte am Wirtschaftsgeschehen das aus Eigennutz von selber tut. Also institutionalisiert dieser Staat auch noch das, was er gerade als Privatinteresse abgeschafft hat, nämlich ein Eigeninteresse des Betriebes selbst. Dass er, so fast so, wie er es vom Kapitalismus gelernt haben möchte, an die Erfüllung der vom Staat gesetzten Vorschriften bindet. Er schafft jetzt ein neues, eigennütziges Interesse der Betriebe in Abhängigkeit von der Erfüllung der Vorgaben an Gewinnerwirtschaftung und Produktablieferung, die er da gibt. Oder um es nochmal anders auszudrücken, auch dieser Staat erlegt seinen Betrieben fast so, als ginge es um Steuern wie bei uns. Monetäre Dienste, finanzielle Dienste, die Ablieferung von Finanzen, die dann dem Staat gehören, auf. Das erlegt er ihm auf, aber sie sollen es gerade dadurch erfüllen, dass sie vom Erlös, aus dem der Staat sich bedient, einen proportionalen Anteil für die Belegschaft, für die Betriebsleitung und für die erweiterte Fortführung des eigenen Betriebs behalten. Eine erweiterte Fortführung, die dann in Zukunft noch mehr Gewinn verspricht und noch mehr Anteil und Lohnfonds und Prämien für die Beschäftigten. Die Betriebe samt ihren Belegschaften kommen diesem Verfahren, das der Staat drüben die Stimulation materieller Interessiertheit nennt. Eine Wortschöpfung, die dem Wahnwitz dieses Unternehmens sehr angemessen ist. Selber gewissermaßen das abgeschafft, ein Äquivalent für das abgeschaffte Privatinteresse den Betrieben vorzuschreiben. Dieser Vorschrift kommen die Betriebe drüben, redlich wie sie sind ja keine Agenturen der Opposition, kommen sie nach. Sie lassen sich darauf ein, worauf denn auch sonst, sie sind ja in Staatshand. Und was der Staat will, ist ihnen Befehl, und wenn er will, dass sie Gewinn machen und materiell eigeninteressiert sind, dann machen sie auch das. Sie regulieren ihre Gebrauchswertproduktion nach den gebotenen Chancen, sich zu den staatlichen Gewinnablieferungsvorschriften und zu den Chancen an materielle Zuwendungen für die Belegschaft und die Betriebsleitungen zu kommen. Sie richten ihre Gebrauchswertproduktion nach diesen Regelungen ein. Und dabei gibt es dann dauernd Hindernisse zu überwinden, eben zum Beispiel die Preisvorschriften des Staates, die dauernd, wenn man nun mal Gewinn machen soll, als Schranke ins Gewicht fallen. Aber Sie sehen auch die Chancen, die der Staat Ihnen bietet, den Gewinn zu vergrößern. Und indem Sie sich auf diese vorgeschriebene Tauschwertrechnung einlassen, bringen Sie ans Tageslicht, dass all diese Vorschriften, wenn sie nun nicht mehr wenn sie zur Vorschrift werden, wenn sie nicht mehr aus dem Eigeninteresse eines Kapitalisten erwachsen, schwer unter einen Hut zu bringen sind. Da beißt sich schon die Ablieferungsschrift für bestimmte Gegenstände, das, was man heute Tonnenideologie geißelt, also so und so viel Stück von irgendetwas abzuliefern, mit der Vorschrift, sparsam zu verfahren und möglichst viel Gewinn einzufahren. Innerhalb dieser beiden Vorschriften waltet wieder ein Widerspruch, möglichst viel Gewinn und Sparsamkeit. Das ist keineswegs das Rezept, nach dem kapitalistische Betriebe florieren. Das ist auch drüben kein Rezept. Um effektiv zu wirtschaften, muss auch schon mal ein bisschen Verschwendung sein dürfen. Ist dann andererseits, wird es dann unter Umständen umso produktiver. Und es zeigt sich noch was weiteres. Was passiert denn eigentlich, wenn ein solcher Betrieb den staatlichen Vorschriften nicht genügt? Der Umschlag davon, dass das, was bisher Stimulus der materiellen Interessiertheit war, in eine Erpressung umschlägt, der die Betriebe sich fügen müssen, auch ohne eigene Berechnung. Einem solchen Umschlag in Erpressung sind in demselben System und nach seinen eigenen Planungskriterien enge Grenzen gesetzt. Es gibt nicht das, was hierzulande gang und gäbe ist, dass ein ineffektiver Betrieb pleite geht. Und es gibt auch nicht das, dass Leute, die mit ihrer Arbeitsleistung zu wünschen übrig lassen oder für deren Arbeitsleistung der Betrieb keine gewinnträchtige Verwendung mehr hat, einfach ins Nichts entlassen werden. Da trifft der Übergang zur Erpressung an enge Schranken. Und deswegen, aus all diesen Gründen und vor allem wegen des Widerspruchs, eine kommandierte Gebrauchswertproduktion unter das Diktat dieses gewollten Mechanismus eines automatischen Tauschwerttauschens darunter zu beugen, das hat notwendige Folgen. Nämlich die, dass mal als erstes, dass die eigentlich damit verfolgten Ziele einer immer besseren und gerechteren Verteilung und eines stürmischen Fortschritts ausgesprochen zu wünschen übrig lassen. Das wird hierzulande als Fehlplanung immer apostrophiert und sozialistische Zeitungen berichten darüber jeden Tag seitenlang. Worüber sie nicht berichten und was auch hierzulande unbekannt bleibt oder falsch gedeutet wird sogar, ist die Notwendigkeit von dem, was drüben Fehlplanung heißt. Ich will es mal wieder in eine Parallele zum Kapitalismus setzen, der sich also fürchterlich viel einbildet in Gestalt seiner Apologeten auf seine Effektivität und dass hier sowas wie Fehlplanung nicht vorkäme. Natürlich ist es auch im Kapitalismus dauernd so, dass Arbeit geleistet wird und es stellt sich heraus, ihre Produkte sind überhaupt nicht nötig. So wie sie beschaffen sind, sind sie nicht nötig. Oder sie sind überhaupt zu viel. Oder sie sind am falschen Ort und so weiter. Das regelt sich im Kapitalismus ganz locker über den Markt. Wenn da gesellschaftliche Arbeit in irgendeinem Bereich zu viel verausgabt worden ist, werden die Waren billiger oder sie bleiben vollends liegen, den Schaden hat der Produzent. Ebenso wie er umgekehrt einen Vorteil hat, wenn in irgendeiner Branche zu wenig Arbeit angewendet worden ist und er kann seine Videorekorder oder seine noch nicht in ausreichender Zahl vorhandenen Tonbänder zu Fantasiepreisen verscheuern. Das ist, nochmal dran zu erinnern, dass da alles nicht aufeinander passt. Das ist ein Faktum im Kapitalismus, das sich bloß darüber quasi automatisch regelt, aber da regelt sich dann auch gar nichts. Dass die Unternehmen mit diesem Nicht-Aufeinander-Passen von Bedarf und Angebot schon selber absichtsvoll umgehen, dass sie daraus ihre Marktstrategie der Preissenkung oder des aus dem Marktboxens des anderen und so weiter machen. Insofern ist es wirklich überhaupt kein Wunder, dass im realen Sozialismus, wenn dort alles sich nach dem Tauschwert regulieren soll, auch vorn und hinten nichts aufeinander passt. Wie soll denn auch? Wenn ein Betrieb eben darauf achtet, dass seine Gewinnrechnung stimmt, dann ist klar, dass nützliche Güter, die eigentlich notwendig sind, entweder nicht zustande kommen oder von irgendeiner Gattung zu viel mehr als gebraucht wird. Die Gewinnrechnung ist ja jetzt das Ausschlaggebende. Und mit der Besonderheit, dass sich über sinkende Preise und drüben überhaupt nichts automatisch zum Schaden des jeweils produziert habenden Betriebs reguliert. Sondern das tritt drüben in einer anderen Form auf, nämlich dass es im Grunde an allen und Ecken und Enden an den benötigten Gütern fehlt. Bloß damit es klar ist, dass das fehlt, ist alles andere als ein Effekt davon, dass geplant wird. Was durch diese Fehler, diese lauthals hier bekannt gemachten, belegt wird, ist alles andere als die Unmöglichkeit einer Planung von einer ausgedehnten nationalen Wirtschaft. Sondern es ist gerade umgekehrt. Die Leistung, die auch hierzulande Ökonomen so gerne dem Preis, dem Geld, dem Gewinn, dem Kredit, all diesen Einrichtungen ideologisch zuschreiben, das, was betriebswirtschaftlich ausgedrückt in der Ideologie der bürgerlichen Ökonomie, was da Allokationsfunktion des Preises heißt. Der Preis sorgt wunderbar dafür, dass die Güter immer dahin kommen, wo sie gebraucht werden. Wenn irgendetwas durch die Fehlplanungen drüben widerlegt wird, dann ist es diese Ideologie. Denn die versuchen ja gerade mit allen Kräften diesen politökonomischen Wahnwitz von der Allokationsfunktion der Preise wahrzumachen. Und stoßen folgerichtig immer auf das Ergebnis, dass Gewinnrechnung, Preisrechnung und ein vernünftiges Aufeinanderpassen der verschiedenen produzierten Waren und der gesellschaftlichen Notwendigkeiten, dass das immer nicht ineinander aufgeht. Ich weiß nicht, ob Anschauungsbeispiele für sowas nötig sind, aber von denen steht im Endeffekt ja auch der Spiegel voll. Es ist ja klar, was soll ich ein Beispiel machen? Wenn eine Sorte Lederstiefel gebraucht wird und die werden in ein preisliches Verhältnis zu Kunststoff-Gummistiefeln mit Watteeinlage gesetzt. Und jetzt ist der eine viel billiger als der andere, das ist für sich noch wurscht, aber jetzt kann man als Betrieb mit dem einen viel mehr Gewinn machen als mit dem anderen. Na, was wird so ein Betrieb dann machen? Dann wird er Gummistiefel ohne Watteeinlage mit Lederborte machen, weil das vielleicht gerade das Ding ist, was am höchsten honoriert wird. Wenn auch noch unter den Produktionsmitteln sowas Edles wie Leder rangiert oder ein Pelzbesatz. Und ansonsten soll es aber auch wieder billig sein, also gerade das billigste Gummi unserem Stiefel. Das ist jetzt wirklich aus der Luft gegriffen, aber so passiert es dort immer zu, dass solche Normative, die vorschreiben wollen, was wird gebraucht und das immer gleich übersetzen wollen, in einen Produktionsanreiz über den zu erlösenden Gewinn. Dass dann natürlich auch die Betriebsmannschaft sich hinsetzt und ganz im Sinne dieses Plans austüftet, mit welcher Ware fahren wir am besten. Also, ein Schuh mit Goldborte, das wär's überhaupt. Sobald die planende Instanz das merkt, reagiert sie natürlich drauf und sagt wir, also das passiert jetzt überall, ab sofort verpflichten wir unsere Betriebe drauf, im nächsten Jahr 20% ihres Einkaufswerts einzusparen, damit die nicht immer bloß um ihre Gewinnnormative zu erfüllen, lauter unsinnig teures Zeug verbrauchen. Na gut, sagt dann der Schuhproduzent, uns ist das eine leichte Übung, dann nehmen wir statt Gold einfach irgendwas anderes und schon ist die Sache geregelt. Da fehlt es halt dann anderswo, meinetwegen. Aber unter dieses Diktat fällt unter Umständen auch eine Firma, die bisher recht und schlecht ihre Kühlschränke gebastelt hat und die jetzt konfrontiert mit dem Ansinnen, ihr könnt nur noch euren Gewinn machen, wenn auch ihr spart, keineswegs den Übergang dazu macht, einen billigeren Motor in den Kühlschrank einzubauen. Unter Umständen gibt's den noch gar nicht. Unter Umständen gibt es den genau deswegen nicht, weil die andere Elektromotorenfirma mit ihren Produkten, wenn sie billig sind, nicht so viel Geschäft machen kann, vorschriftsmäßig. Also sparen sie anderswo, was weiß ich, tun in den Kühlschrank nicht mehr den rostfreien Stahl, also wird dann alles rostig und so weiter. Dann kommen die Beispiele zustande, die hier immer so breit getreten werden. Und nochmal, das ist richtig ein Hohn auf die Realität, wenn dann hier stolz verkündet wird, na, das kann ja auch gar nicht klappen, das ist ja ein Plan. Es ist gerade die Absurdität dieses Plans, dem Gebrauchswert dadurch auf die Füße zu helfen, dass man ihn künstlich und von Staats wegen einem administrierten Tauschwert unterwirft. Leider sind die Sozialisten drüben die Letzten, die diesen Schluss merken würden. Sondern für die ist dann immer nur die Unterordnung der Gebrauchswertproduktion unter den Tauschwert noch nicht perfekt genug gelungen. Sie argumentieren fast so wie Volkswirte von hier. Wenn auch mit dem einen feinen Unterschied, dass die hierzulande natürlich immer gleich den Kapitalismus wieder heraufziehen sehen, während drüben niemand daran denkt, Privatunternehmern Freiheit zur Marktbeherrschung wieder zuzugestehen und sie mit Mitteln dafür auszustatten, sondern drüben denken sie immer andersrum, sie haben von Staats wegen das perfekte Verhältnis zwischen Gebrauchswert und Tauschwert noch nicht entdeckt. Die berühmte wahre Preisbeziehung ist immer noch nicht aufgegangen, da muss erstmal noch richtig geforscht werden. Und wenn Sie drüben Markt sagen und dem sozialistischen Markt und seinen Gesetzen wäre noch nicht genug gehorcht worden, dann meinen Sie immer nur das, nämlich Ihr Ideal, dass Sie mal so geniale Preise entdecken, dass letztlich und überhaupt und garantierterweise alles aufgehen muss. Ich will mal hier drei historische Anmerkungen machen. Die erste ist sehr kurz und heißt, es ist ganz klar, dass dieses System dauernd Reformen machen muss. Weil das Reformwesen, das besteht immer darin, die Ergebnisse des eigenen Stimulationszirkus betrübt zur Kenntnis zu nehmen und sich genau dasselbe neu auszudenken. Also hier noch einen Stimulus zur Erfüllung von Einsparungsnormativen einzuführen, dort den Betrieben die Notwendigkeit einer rentablen Rechnungsführung nochmal nachdrücklich einzuschärfen und so weiter und so fort. Die zweite historische Bemerkung betrifft Stalin, dem ja auch jetzt wieder der Gorbatschow als große Leistung bescheinigt hat, dass ihm der Aufbau einer in sich zusammenhängenden, im Prinzip autarken nationalen Industrie gelungen ist. Nun kann man dagegen auch gar nichts sagen. Das war Stalins administrative Leistung, seine begeisterten Kommunisten in eine Aufbauschlacht an der Industriefront zu schicken, deren Ergebnisse die Sowjetunion tatsächlich zur größten Wirtschaftsmacht auf europäischem Boden gemacht haben. Und demgegenüber nimmt es sich auch immer etwas albern aus, wenn man in allen Geschichten der Sowjetunion aus westlicher Feder Schilderungen dieses Aufbauwerks liest, denen man als unbefangener Leser nur die Botschaft entnimmt, ein Riesenchaos, das der Stalin angerichtet hat. 1000 Werke gegründet, die modernsten Fließbänder, und was war? Kaum waren die Massen in der Fabrik, haben sie die Fließbänder nicht anstellen können. 7 Traktoren in einem Jahr, im ersten Jahr, haben sie aus irgendeinem Werk rausgekriegt. Unter dem Tenor kriegt man das alles mitgeteilt, und dann wundert man sich irgendwie, dass im nächsten Kapitel desselben Buches davon die Rede ist, dass bei der Umstellung dieser produktiven Werke von Traktoren auf Panzer die Sowjetunion beim großen Krieg gegen Hitler innerhalb von 2 Jahren in der Lage war, doppelt so viel Panzer zu produzieren wie das ganze Großdeutsche Reich. Das passt nicht ganz zusammen. Die Wahrheit ist also schon, dass Stalin da eine ungemein leistungsfähige und Industrie und Volkswirtschaft, wo ein Stück ins andere greift und arbeitet, dass er die hingestellt hat. Dennoch ist auch in der Sowjetunion Industrialisierung nicht der Begriff der Sache, sondern eben, es geht darum, welche Verhältnisse hat er denn mit seiner Industrie und mit seinen Bauern und eben mit seinem Plan eingerichtet? Nach welchen Kriterien hatten sich der ganze Zirkus in seiner Durchführung gerichtet? Kriterien, die noch heute eben die Realität der Sowjetunion bestimmen. Und da muss man eben andererseits sagen, das, was der Lenin eingeleitet hat, mit seiner Erinnerung daran, die Kommunisten müssen die Ökonomik lernen, und zwar ausgerechnet von den Handelsfritzen. Das hat der Stalin sehr konsequent zum System überhaupt ausgebildet. Wenn, dann war derjenige, der diese Kriterien, die ich gerade dargestellt habe, zu einem ganzen System zusammengebaut hat. Und auch damit es mal von der Ecke her anschaulich wird, ein Zitat aus seinen, 2 Zitate aus seinen Einlassungen zu einem Lehrbuch der sozialistischen Ökonomie, über dessen korrekte Linie damals auch schon das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei gewacht hat. Da sagt er erstmal das Prinzip, nach dem im Sozialismus Wirtschaft klappen soll, und sagt, die Gesetze der politischen Ökonomie im Sozialismus sind somit objektive Gesetze, die die Gesetzmäßigkeit der sich unabhängig von unserem Willen vollziehenden Prozesse des ökonomischen Lebens widerspiegeln. Er greift richtig die Formel auf, mit der Marx das blinde, naturwüchsige und in seinen Resultaten so verwerfliche, nämlich den Proleten schädliche, des Kapitalismus gekennzeichnet hat, dieses hinter dem Rücken der Produzenten. Er greift gerade die Formel einer Gesellschaft über eine Gesellschaft auf, gegen die Revolution, die bewusste Aktion der Produzenten setzen will, und sagt, darauf muss man achten. Das gilt auch noch im Sozialismus. Er sagt, wer diesen Leitsatz verneint, verneint im Grunde genommen die Wissenschaft. Wer aber die Wissenschaft verneint, verneint damit auch die Möglichkeit jeglicher Voraussicht, verneint folglich die Möglichkeit, das wirtschaftliche Leben zu leiten. Die einzige Wissenschaft, die zur Leitung einer Nationalökonomie nötig ist, Ist das Wissen, wovon wie viel gebraucht wird, was man für die Produktion dafür braucht, was also deswegen gebraucht wird und wie man das deswegen am vernünftigsten arrangiert. Da gibt es viel zu wissen, aber das ist die Wissenschaft, die man braucht. Hier hinzugehen und zu sagen, der Gehorsam gegenüber vorgegebenen Gesetzen wäre sozialistische Wissenschaft. Das ist so etwas wie der Widerruf dessen, was eine sozialistische Revolution will und macht. Die einzige Rechtfertigung für seinen verkehrten Gedanken bezieht Stalin interessanterweise aus einer Analogie zu den Naturgesetzen, wo es durchaus richtig ist zu sagen, die Naturgesetze kann die Partei nicht machen, sondern die kann man ausnutzen in der Produktion, indem man sie kennt und ihnen folgt. Man kann nicht beschließen, dass Eisen bei 80 Grad schmilzt, wenn es nun mal 800 oder 1200 sind. Aber das einfach auf den gesellschaftlichen Zusammenhang der Produktion zu übertragen, ist theoretisch gesehen ein Fehler, und zwar ein praktisch gesehen und ideologisch gesehen sehr berechnender. Was Sie damit für Schwierigkeiten gekriegt haben, aus denen Sie auch nicht schlau geworden sind. Ein Beispiel, das dem Stalin auch nicht zu blöd war, um es in seine Kritik an dem Lehrbuch zu schreiben. Also kann ich es auch vorlesen. Vor einiger Zeit, sagt er, wurde beschlossen, das Verhältnis zwischen Baumwoll- und Getreidepreisen im Interesse des Baumwollanbaus zu regeln. Da merkt man, die haben ein Bedürfnis entdeckt nach Baumwolle und sie waren nicht in der Lage, nicht bereit, sie haben die Frage einfach nicht so gesehen, sondern sie haben die Frage so gesehen, um dieses Bedürfnis zu befriedigen, müssen wir einen Stimulus in die Welt setzen. Der Stimulus ist der Getreidepreis. Deswegen hat man natürlich sofort das Problem der Preisverhältnisse. Also im ZK, mitten in diesem großen Reich, treffen sich 100 Leute, beschließen über die wichtigsten Fragen der Nation. Und eine dieser wichtigen Fragen ist der Getreidepreis. Das soll man nicht lächerlich finden, weil sich darin gerade zeigt, dass diese Staatsgewalt ihre Trennung von den ökonomischen Entscheidungen aufgehoben hat. Dem Kohl würde sowas nie in den Sinn kommen. Das möchte man ja auch lieber nicht. Aber die drüben sind immerhin so weit gegangen zu sagen, die Ökonomie ist Staatsangelegenheit, diese Trennung gehört weg. Jetzt machen sie sich Gedanken drüber, aber leider Gottes solche. Sie überlegen sich die Preisrelation und beauftragen eine Kommission damit. Jetzt das Ergebnis. Also es sollte um Preise für Baumwolle und Getreide derart gehen, dass die Baumwolle an den Staat abgeliefert wird, deswegen sind die Preise zu erhöhen und entsprechend die Getreidepreise festzulegen. Im Zusammenhang damit unterbreiteten unsere Wirtschaftler und Planer einen Vorschlag, der die ZK-Mitglieder nur in Erstaunen versetzen konnte. Da nach diesem Vorschlag für eine Tonne Getreide fast der gleiche Preis vorgeschlagen wurde wie für eine Tonne Baumwolle. Wobei der Preis für eine Tonne Getreide dem Preis für eine Tonne gebackenes Brot gleichgesetzt wurde. Auf die Bemerkungen der ZK-Mitglieder, dass der Preis für eine Tonne gebackenes Brot in Anbetracht der zusätzlichen Kosten für das Mahlen und Backen höher sein muss als der Preis für eine Tonne Getreide. Da hätte man natürlich auch wieder einwenden können, aber im Brot, da ist ja auch viel anderes als Getreide drin, zum Beispiel Wasser und sonstiger Dreck, also darf es doch wieder viel billiger sein. Aber das wäre vielleicht eine Diskussion auf diesem ZK geworden, wenn ein Bäcker dabei gewesen wäre. Also auf die Bemerkung hin, dass das doch irgendwie nicht in Ordnung geht und dass Baumwolle, und jetzt kommt ein interessanter Gedanke. Jetzt haben Sie gerade sich überlegt, wie legen wir den Baumwollpreis fest? Jetzt fährt er fort. Auf die Bemerkung der ZK-Mitglieder, dass Baumwolle überhaupt viel teurer ist als Getreide. Woher weiß er das? Eine schöne Fortsetzung. Wovon auch die Weltmarktpreise für Baumwolle und Getreide zeugen. Jetzt wird auf einmal wieder die Preisbildung auf dem Weltmarkt, der Konkurrenzkampf und seine gerade als irrational abgeschafften und außer Kraft gesetzten Resultate, die kommen hier in den Rang eines Kriteriums, nach dem die sozialistische Planung sich richten soll. Das hält diesen armen Würstchen des ZK entgegen und darauf konnten die Verfasser des Vorschlags nichts Vernünftiges sagen. Infolgedessen musste das ZK die Sache selbst in die Hand nehmen, die Getreidepreise herabsetzen und die Baumwollpreise erhöhen. Was wäre geschehen, wenn der Vorschlag dieser Genossen Gesetzeskraft erlangt hätte? Wir hätten die Baumwollbauern ruiniert und wären ohne Baumwolle geblieben. Da sieht man, wie sie ihre ganze Ökonomie, einschließlich derer, die sie machen, einem Preisgesetz unterworfen haben, das den Widerspruch an sich hat, dass niemand anders als das ZK die Preisrelationen festlegt und wo dieses ZK sich aber um keinen Preis von dem Unterfangen abbringen lassen will, dass das nun Preise sein müssen, die auch noch objektiven ökonomischen Gesetzen des Sozialismus entsprechen sollen. Das war die zweite Bemerkung zu einer wichtigen Weichenstellung im Aufbau der sowjetischen Ökonomie in diese Richtung. Die dritte historische Bemerkung betrifft das, was sich jetzt gerade abspielt. Die Perestroika genannte Reform des Vorsitzenden Gorbatschow. Alles das, was ich kritisiert habe, führt er in seinem Buch, in den Auszügen, die im letzten Spiegel veröffentlicht worden sind, in einer ziemlich widerlichen Weise vor. Und zwar in einem Satz, in einem kleinen Abschnitt. Offenbar gibt es noch in der kommunistischen Partei drüben ein paar Leute, die beim Markt immer denken, das wäre doch noch so ein bisschen was wie ein Gegensatz zum Kommunismus. Und ihm vorhalten, wenn er jetzt immer mehr Markt einführen will, dann wäre das irgendwie doch ein Weg weg vom Kommunismus, zu dem man doch hin will. Darauf antwortet der Gorbatschow gar nicht weiter, nur mit einem Hinweis, dann sollen diese Genossen, die das als unsozialistisch kritisieren, sich doch mal die Schaufenster ansehen und erklären, weshalb es immer am Notwendigen fehlt. Offenbar sind die Genossen drüben nicht in der Lage, ihm zu erklären, dass es gerade an diesem Wahnwitz des sozialistisch geplanten Marktes liegt und nicht am zu wenig Markt, dass drüben immerzu an allen Ecken und Enden Mangel herrscht. Die Reform von Gorbatschow wächst ganz auf dem Boden, den der Stalin geschaffen hat. Der Lenin schon geschaffen und der Stalin ausgebaut. Und wenn der Markt sagt, wenn der die Betriebe zu mehr Eigeninitiative und Lückenbüßerei verpflichten will, dann hat das wirklich mit Kapitalismus, mit dem, was wir als Markt kennen, nichts zu tun. Sondern er bezieht sich damit auf allerlei Praktiken, die die Betriebe untereinander längst eingeführt haben, wie sie mit den widersprüchlichen Planvorgaben zurechtkommen. Dass Betriebe sich untereinander mal aushelfen. Oder dass man umgekehrt ganz jenseits des Marktes und jenseits des Plans durch Besuche bei Lieferfirmen dafür sorgen muss, dass die einen eher beliefern als den anderen. All diese Praktiken mit den Tücken dieses marktmäßigen Plans zurechtzukommen. Maßnahmen, die dann durchaus auch Konkurrenz zwischen den Betrieben hervorrufen. So dass die Belieferung des einen Betriebs vorrangig, damit der seine Gewinnnormative erfüllen kann, zu Lasten eines anderen Betriebs dann durchaus gehen. All solche Praktiken werden durch die Reform von Gorbatschow erstmal neu begutachtet und nicht mehr für ziemlich anrüchig und verwerflich, sondern für sehr vernünftig befunden. Da wird also die Lückenbüßerei einer verrückten Planung zum Teil sogar mit gesetzlichen Erlaubnissen ausgestattet. Es gibt einen ganzen Berufsstand in der Sowjetunion, der richtig ein einziger Hohn ist auf Planung. Ich weiß nicht, irgendwer wird schon wissen, wie der auf Russisch heißt. Der heißt so wie die kleinen Rangierlokomotiven im Betrieb. Die Leute, die so heißen, die haben wahrscheinlich eine Jahresnetzkarte für die sowjetischen Fluglinien und jetten nur von einem Ort zum anderen, um an der einen Stelle den Nachschub, an der anderen Stelle den Absatz, an der dritten Stelle die Zufuhr von irgendeinem Hilfsmittel, an der vierten Stelle irgendwelche zusätzlichen Arbeitskräfte und weiß der Teufel was zu organisieren. Das, was man schwarzmarktmäßiges Organisieren nennt, das passiert drüben laufend. Und auf das bezieht sich der Gorbatschow, wenn er sagt, na, für Privatinitiative gibt's doch erstens bei uns viel zu tun. Und wenn diese Privatinitiative sich frei entfaltet, klappt vielleicht auch alles besser. Mit dieser Privatinitiative hat's aber gerade beim Gorbatschow noch eine andere Bewandtnis. Die geht nicht bloß auf die Lückenbüßerei, diese Techniken, die die Betriebe schon haben, sondern, und darauf legt er ja in der Öffentlichkeit das Hauptgewicht, es geht um die sozialistische Arbeitsmoral. Warum es um die geht, ist sehr einfach ableitbar. Die Leute werden ja, das habe ich vorhin geschildert, in ihren Betrieben darauf festgelegt, sich nach staatlichen Stimuli und Gewinnablieferungsvorschriften zu richten. Und da kommt jeder, der drüben in einer Produktionsstätte zugange ist, im Laufe seines Lebens fortwährend, mit Prozessen, mit Ereignissen in seinem Betrieb in Berührung, auch an seinem eigenen Arbeitsplatz, wo die Rationalität des gesellschaftlichen Planungswesens, man liefert das Nötige ab, und zwar auch das, was die Massen benutzen können. Wo diese simple Vernunft an seinem Arbeitsplatz oder in seinem Betrieb kollidiert mit den Gewinnvorschriften, die er erfüllen muss. Mit den marktmäßigen Planvorgaben seiner Obrigkeit. Das kann gar nicht ausbleiben. Wenn es sich an jeder Stelle als Effekt herstellt, dann zeigt sich das natürlich auch in dem Betrieb, in dem jetzt zum Beispiel gerade der Beschluss fällt, wir bauen in unsere Waschmaschine aus Ersparnisgründen eine Trommel aus rostendem Stahl ein und mit einer Kunststoffbeschichtung, die bei 70 Grad schmilzt. Also nach der ersten Kochwäsche fängt es an zu rosten. Es gibt ja, müssen ja Leute geben, die diese Entscheidung fällen, die das dann auch anstreichen in der entsprechenden Weise. Und auf diese Leute bezieht sich Gorbatschows Appell an die Arbeitsmoral. Sie sollen die Gewinn- und Stimuli-Normative, die seine Partei erst in die Welt setzt, im konkreten Konfliktfall vergessen, durchaus auch mal eine Prämie in den Wind schreiben und ihm unter tatkräftigem Einsatz ihrer eigenen Arbeitsmoral die Produktion verbessern und die Lücken des Plans und seine Irrationalitäten ausbügeln. Dass die Arbeiter sich nach den administrativ erlassenen Stimulationen richten, erscheint in dieser Betrachtungsweise auf einmal als ein höchst unsozialistischer Egoismus dieser Leute, den man mit einem moralischen Feldzug zu Leibe rückt. Und ich hoffe, das wird klar. Die Gemeinheit besteht darin, erst alles auf diesen blödsinnigen Scheinautomatismus der Prämien und sonst was alles der Gewinne zu stellen und dann den Leuten, die sagen, na gut, dann machen wir halt das, denen anschließend zu kommen und zu sagen, ihr hättet aber lieber das Vernünftige gemacht. Die Vernunft praktiziert, die die Partei gerade nach allen Regeln der tauschwertmäßigen Vernunft außer Kraft setzt. Es ist klar, so bezieht sich der Staat auf die Moral seiner Leute als seine größte, noch nicht ausgeschöpfte Ressource. Und so wie man die Russen kennt, hat er damit noch nicht mal Unrecht. Am Ende sagen die wirklich, ja, ja, da hat er ja auch recht, unser Chef. Da muss man mal mehr drauf achten, dass was Vernünftiges passiert. Aber das berührt schon die Frage des neuen Menschen, auf die ich nachher nochmal zurückkommen will. Die Perestroika macht diese Verpflichtung gründlich. Und sie macht auch die Fortsetzung von der Moral aus, über die die Sozialisten drüben auch verfügen, nämlich, dass wenn man die Moral als Produktivkraft in Anspruch nehmen will, dass man ihr dann auch durch ein Trinkgeld auf die Füße helfen muss. Und dieses auf die Füße helfen der Moral, das erledigen sie drüben sehr gründlich. In der Idee. Weil jetzt diese Idee, man muss jetzt die Moral stimulieren, hat sich ihren Ausdruck geschaffen in dem Ideal, man muss die Löhne mehr nach Leistung differenzieren. Das hat auch wirklich nichts zu tun mit dem, was hierzulande die IG Metall mit den Unternehmern aushandelt an Lohndifferenzierung. Das ist ein anderes Kapitel, das kommt im nächsten Teach-In hier im Schwabinger Preu vielleicht mal dran. Sondern umgedreht, da ist es ernst. Der will ernst machen damit, dass höhere Entlohnung Arbeitsmoral anstachelt. Und das soll dann endgültig mal klappen. Aber wie gesagt, auf was für ein Publikum diese Kampagne stößt, das kommt im übernächsten Abschnitt, der sich jetzt unaufhaltsam nähert. Das absurde Ziel des Ganzen, um das nochmal zu sagen, ist, der Tauschwert soll den Gebrauchswert regieren und das wäre überhaupt staatliche Planung. Der tatsächlich, und das auch noch im Sinne gerechter Verteilung und des unaufhaltsamen Fortschritts. Der tatsächliche Effekt ist ein bisschen was anderes. Automatisch passiert unter dem Diktat der staatlich administrierten Tauschwerte. Erstens, der Effekt, dass der gesellschaftlich geschaffene Reichtum, und der ist drüben nicht zu knapp, man soll nicht immer denken, die wären unfähig, was Vernünftiges zu machen. Dieser ganze riesige Reichtum sammelt sich wie von selbst in den Händen des Staats. Das ist kein Plan, den man dem Volk vorstellt und wo darüber Rechenschaft gegeben wird, wofür brauchen wir wie viel von was, sondern so wirkt tatsächlich dieser Automatismus, auf den der Staat da setzt, dass eben wie von selbst der größere Teil des Produkts der Massen den Charakter eines Mehrprodukts, eines Gewinns bekommt, über den wie von selbst niemand anders als der Staat verfügt. Und dem entspricht durchaus der andere Effekt, dass die Armut unter den Leuten drüben keineswegs ausgestorben ist. Sie hat durchaus einen anderen Charakter als hier. Sie wird nämlich zugemessen vom Staat nach Maßgabe des Lohns erstens, und nach Maßgabe der leistungsstimulierenden Prämien zweitens, wobei drittens die Frage nicht sich so stellt wie hier, dass Armut die Privatsache des mehr oder weniger gefüllten Geldbeutels ist. Also eine Privatsache, die auch der Mensch mit sich und seiner Badewanne ausmacht, in der er sich im Zweifelsfall ertränken kann. Sondern das ist eine Sache, die geht über die Zuteilung geschaffener Güter, eben deswegen, weil bei dieser Sorte Planwirtschaft nichts aufs Bedürfnis passt. Den Mangel darüber zu beseitigen, Geld spielt bei der Armut drüben wirklich, fast möchte man etwas übertrieben sagen, keine Rolle. Es gibt ja genug auch umsonst. Fast umsonst das Wohnen, das Rumfahren und so weiter. Wenn es nicht gerade das eigene Auto ist. Beim eigenen Auto ist es wieder sehr teuer. Und bei diesem Zuteilen, da tut der Staat sich hervor, aber dass die Armut eine andere Form hat als hier, macht sie weder schlimmer noch leichter erträglich. Sie schafft auch da, an der Stelle, andere Techniken des Zurechtkommens. Darauf komme ich eben, wie gesagt, gleich nochmal zurück. Man merkt an alledem, und das ist vielleicht wert nochmal zu betonen, es ist kein Kapitalismus, den sie drüben wieder einführen oder mit dem sie einen Kompromiss schließen würden. Man merkt auf der anderen Seite, Es ist schon etwas verlogen, wenn all diese ideologischen Künstler, Stalin bis heute Gorbatschow, immerzu nur die Alternative gelten lassen, da wenn es kein Kapitalismus ist, dann muss es ja Sozialismus sein, weil sonst gibt es ja nichts Drittes. Sie haben tatsächlich etwas sehr Neues geschaffen. Ihren Scheiß. Und der gibt darüber Auskunft, wie bedingt diese Partei ihren Gegensatz zur kapitalistischen Welt überhaupt bloß gesehen hat. Diese Partei hat tatsächlich, und das merkt man an ihren Gesinnungsfreunden, soweit sie sich überhaupt noch irgendwie agitatorisch betätigen, außerhalb des sozialistischen Lagers, noch heute, wie sie den Kapitalismus kritisieren. Sie haben ihn tatsächlich nie als Produktionsweise angegriffen und außer Kraft gesetzt. Sondern sie hatten eigentlich immer das Verhältnis dazu, es gibt alles mögliche Schlechte auf der Welt. Sie verweisen ja auf dieselben misslichen Ereignisse, die man hierzulande kennt. Aber sie verweisen darauf eigentlich immer bloß mit dem moralischen Imperativ, das muss doch auch besser gehen können. Es ist schon ein arger Fehler, übrigens auch im kapitalistischen Leben, festgestellten Schwierigkeiten oder Fehlern oder Schweinereien oder sonstigen, was einem das Leben schwer macht. Einfach mit dem Urteil zu begegnen, so als wäre das ein sachliches Urteil über die Sache und ihre Gründe, das muss doch auch besser gehen können. Drüben nehmen sie die kritisierten Erscheinungen des Kapitalismus wirklich so, als wäre das ihr Begriff. Es muss doch nicht so sein, wenn nur die Staatsgewalt sich der Abschaffung widmet. Das ist ein zutiefst bürgerlich-moralischer Gleichheits-, Gerechtigkeits- und Fortschrittsgedanke, den sie da an den Kapitalismus herantragen. Eine Kritik im Namen dessen, dass man seine eigenen Ideale ernst nimmt. Das ist keine Kritik am Kapitalismus, weil der ja überhaupt nichts an Klarheit darüber zu wünschen übrig lässt, dass er tatsächlich anders funktioniert. Dass seine wirklichen, tatsächlichen, materiellen Maßstäbe was anderes sind als seine Ideale. Eben Geschäft, darum geht's und seinen Fortschritt. Das Eigentümliche an dieser Sorte Kritik ist, dass diese Kommunisten sich auf den Standpunkt stellen, sie müssten die Praktiker der Ideale des Kapitalismus werden. Und das ist überhaupt ihr ganzer Begriff. So kritisieren sie. Und so dieses setzen sie dann auch in die Tat um. Das ist ein Radikalismus der bürgerlichen Ideale von Gleichheit und Wohlgelingen, der eigentlich schlecht dazu passt, dass diese Partei eine Riesenrevolution macht und einen dreijährigen Bürgerkrieg und die Kapitalisten tatsächlich wegputzt aus ihrem Land. Das ist ein Radikalismus, der ist eigentlich eine Nummer zu groß für dieses blöde Verbesserungsprogramm, das sie da anzubieten haben. Deswegen hat ja auch die Oktoberrevolution keinen Nachfolger gefunden. Dafür die Massen zu einem blutigen Bürgerkrieg begeistern, dass sie mit den Idealen des Kapitalismus ernst machen, das ist wirklich seltsam. Das erklärt sich nicht zuletzt auch daraus, dass dieser Radikalismus nicht bloß aus dem bürgerlichen Gerechtigkeitswahn sich gespeist hat, sondern auch aus der Vorstellung, dieser Gerechtigkeitswahn wäre etwas ganz Objektives. Gerade der wäre, gerade so wie es der Stalin sagt, ein Gesetz der Geschichte, gegen das letztlich sowieso nichts an kann. Man selber als Vollstrecker von sowieso objektiv gültigen Gesetzen, die sich ohnehin durchsetzen. Das ist in dieser Theorie, in dieser kritischen Theorie des Kapitalismus, zu der Vorstellung ausgearbeitet worden, die Produktivkräfte selbst, zu denen es der Kapitalismus gebracht hätte, die würden quasi von selber den Kapitalismus und das Privateigentum als ihre gesellschaftliche Form sprengen. Und Sache der Kommunisten wäre es eigentlich nur, diese Produktivkräfte in ihr Recht zu setzen, indem der Staat das exekutiert, was der Kapitalismus immer will, aber nicht kann. Der Radikalismus lebt ausgerechnet von sehr viel Bewunderung der Leistungen des Kapitalismus, die man nur eben entschränken und zu einem jetzt erst totalen und unwiderstehlichen gesellschaftlichen Fortschritt freisetzen will. Ein seltsames Kriterium der Konkurrenz mit dem Kapitalismus, das sie bis heute nicht aufgegeben hat, dem vielmehr die Umgestaltungspläne von Gorbatschow, die sehr verdächtige und schon sehr, sehr wenig, also sehr revolutionsferne Note geben. Im Grunde haben wir einen Wettbewerb der Systeme. Wir können vom Kapitalismus Effektivität lernen und die können von uns ein bisschen was Soziales lernen. Wenn der Standpunkt mal erreicht ist, und der ist sehr konsequent von diesem Weltbild aus gesehen, Man entschränkt die Produktivkräfte und bewerkstelligt darüber ihre gerechte Verteilung. Und nur das soll der Unterschied zum Kapitalismus sein. Dann ist die Verabschiedung des revolutionären Willens und eine Systemkonkurrenz, die quasi sagt, na, ihr ein bisschen von uns, wir ein bisschen von euch und dann kann doch alles klappen. Das ist eine sehr folgerichtige Konsequenz aus diesem Programm. An das werde ich nachher erinnern, wenn es darum geht, wie die Weltlage beschaffen ist. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass diese Sozialisten noch nicht mal begriffen haben, in welchem Gegensatz sie sich zum Kapitalismus überhaupt gesetzt haben. Gut, bis hierher der erste Teil, der längste, kann ich tröstend sagen, über das System des realen Sozialismus. Was für eine Wirtschaftsweise da geschaffen worden ist. Welcher Kritikstandpunkt sich da bahngebrochen und zur Realität geworden ist. Und um daran nochmal zu erinnern, von dem ist wirklich nichts durch die Bauernfrage der 20er Jahre zu entschuldigen. Das haben sie gewollt, das haben sie gekriegt. Und das ist irgendwie saudumm für einen Kommunisten. Zum Thema des politischen Überbaus, den diese Partei sich geschaffen hat. Und da wiederholt sich dem Prinzip nach die Argumentation, mit der ich die Ökonomie versucht habe, verständlich zu machen. Um es nochmal zu sagen, auch die Bolschewiki haben nicht die Macht ergriffen, etwa die des Zaren, sondern mit dem Sieg ihrer Revolution haben sie eine neue Gewalt geschaffen. Die Gewalt, für die da die braven Kommunisten im Jahre 17 eingestanden haben, für die sie im Bürgerkrieg geblutet haben, die sie dann schließlich und endlich unter Stalin bis ins letzte Dorf durchgesetzt haben. Diese Gewalt ist nicht mehr die bürgerliche Staatsgewalt. Weil die bürgerliche Staatsgewalt, auch dieses Urteil, wenn es jemanden interessiert, kann ja jederzeit mit unserem Verein in anderen Veranstaltungen oder sonst wo besprechen. Ist ja überhaupt unser Hauptanliegen, das mal klar zu machen, aber hier nur die Erinnerung daran. Die bürgerliche Staatsgewalt ist die gewaltsame Klammer einer Klassengesellschaft, die dafür sorgt, dass gegensätzliche Interessen nicht etwa ausgeglichen werden, sondern zum Vorteil des einen Interesses miteinander kooperieren. Diesen Automatismus setzt die bürgerliche Staatsgewalt als Klammer der Klassengesellschaft in Kraft. Punkt aus. Das ist sie. Und das ist die Staatsgewalt drüben nicht. Sie setzt ja gerade auch diese Trennung der Sphäre der ökonomischen Entscheidung vom politischen Willen der Gesellschaft. Sie setzt sich ja gerade außer Kraft. Sie nimmt sich jeder Sache an. In jedem Dorf soll ein Sowjet, ein Rat, der die politische Macht dort vor Ort in Händen hält, für alles zuständig sein. Für jede politische Frage und für die Ökonomie vor Ort, die eben auch irgendwie eine politische Frage ist. Allerdings ist die Gewalt, die diese Partei dort geschaffen hat und durchgesetzt hat im Lande, eine Diktatur des Proletariats, von der sie immer reden. Oder von der sie früher geredet haben. Also eine ungeschminkte Gewalt, für eben den Zweck, dass die bürgerliche Staatsgewalt wegkommt und neue Verhältnisse geschaffen werden. Eine solche Diktatur ist es nicht. Eine ungeschminkte Gewalt, die ihr Ziel angibt und bei der auch klar ist, wenn das Ziel erreicht ist, dann geht die Gewalt weg. Da muss man gar nicht soziologisch dran rumrechnen, ob es immer eine Gewalt braucht oder sowas, sondern so wie die Anstrengung, wenn man einen 1000-Meter-Lauf gemacht hat, um ans Ziel zu kommen, weg ist, wenn man dort ist. Dann ist man nämlich am Ziel, also wenn man nicht immer bloß in der Runde läuft, sondern wenn man irgendwo schnell hin will. Und man läuft dahin, dann ist man dort und dann ist die Anstrengung vorbei. Das behaupte ich jetzt mal als ein passendes Bild dafür, was die mit Diktatur des Proletariats gemeint haben. Sie machen eine neue Gesellschaft und wenn es die gibt, dann braucht es diese Gewalt nicht mehr, diese Diktatur. Wozu denn auch? Ja, sowas haben sie leider nicht zustande gebracht, sondern ein Ding, das heißt verräterischerweise Volksdemokratie. Das ist was doppelt gemoppeltes, sowas wie ein weißer Schwan, denn Volks und Demo ist ungefähr dasselbe, bloß dass das eine griechisch und das andere deutsch ist. Also diese Volksherrschaft verrät erstens, dass sie dauerhaft sein will. Sie gibt nämlich kein Ziel an, mit dem sie sich außer Kraft setzt. Vom Volk fürs Volk funktionieren, diese Zweckbestimmung ihrer Staatsgewalt. Gleich so doppelt gemoppelt, als ihren Inhalt und ihren Witz angibt. verrät sie auch, außer dem Willen zur Dauerhaftigkeit, das politische Prinzip, das da mal wieder zur Anwendung kommt. Das heißt nämlich wieder, die Demokratie, das heißt alle Ideale von ihr, das, was eigentlich wahre Demokratie wäre, das, was die Demokratie hierzulande selbst von sich als ihr Ideal behauptet, das soll wieder gesellschaftliche Praxis, soll Organisationsprinzip der gesellschaftlichen Gewalt werden. Wie das aussieht, will ich an drei bis vier Beispielen vorführen. Das erste ist die Lüge vom Regieren als Auftrag der Regierten. In der bürgerlichen Gesellschaft ist das, dieser Verweis auf die Wahl, die einen doch in die Macht reingebracht hat, die dafür garantiert, dass der Staat nichts anderes vollstreckt als den politischen Wollen der Wähler. Das ist hierzulande, und jeder kennt es auch so, die Freisetzung. In der Realität ist das die Freisetzung der politischen Gewalt von den Wählern. Es ist ja gar nicht so, als ob der politische Wille des Staates über das, was ein Wähler im Kopf hat, nur quantitativ das eine oder andere Stück hinausgeht. Dass dann meinetwegen der Bauer nur an das Bäuerliche von der Regierung denkt und der Soldat an das Soldatische und das andere ist ihm wurscht. Sondern das, was der Wähler denkt und was der Staat will, eine Kohlregierung. Das sind ganz inkommensurable Größen. Der Kohl will einen nach seinen Maßstäben gediegenen Staat und der Wähler trifft eine Geschmacksauswahl zwischen Figuren. Das sind Entscheidungen, die liegen auf höchst unterschiedlicher Ebene. Und gerade weil das so ist und die Wahl eine Freisetzung der politischen Gewalt bedeutet, gehört dazu das Ideal, es wäre ganz anders. Das Gequatsche vom Auftrag wäre ernst zu nehmen. Ein schönes, gediegenes, bürgerliches Verhältnis zwischen Ideal, das leider nicht wirklich ist, und einer Wirklichkeit, die leider nicht ideal ist. Drüben nehmen sie die Ideologie der Einheit zwischen Regierenden und Regierten ganz anders ernst. Sie inszenieren von vorn bis hinten eine bruchlose, inhaltliche Übereinstimmung. Niemandem bleibt es erspart, stundenlang auf Partei- oder sonstigen Versammlungen das Parteiprogramm durchzusprechen. Und niemandem bleibt es erspart, dann auch zu all diesen Inhalten, die durch Losungen in Erinnerung gerufen werden, auf öffentlichen Festveranstaltungen seine Zustimmung zu erteilen. Wobei es nun, und das ist das Verräterische, überhaupt nicht mehr darauf ankommt, ob er es eingesehen und gebilligt hat. Es ist überhaupt so, dieses Ideal der permanenten, bruchlosen Übereinstimmung von Regierenden und Regierten versteht sich nicht und wird auch nicht so praktiziert, als einen Auftrag, dass der Staat sich seinem Volk verständlich macht, dass da alles ausdiskutiert wird, dass da auch Interessensgegensätze auf den Tisch gezerrt und ausgetragen werden. Sondern das versteht sich als mit der Etablierung der proletarischen Staatsmacht im Prinzip schon gegessene Sache. Als eine Sache, die man quasi immer nur in Erinnerung rufen und auf großen Plakaten und Umzügen herausstellen muss. Allerdings auch nicht nur dort. Fürs Erklären und Weitergeben wird dann auch wieder vieles getan. Es krankt nur immerhin an diesem Widerspruch. Dass da weniger ein Gegensatz ausgetragen und ausgeräumt, sondern dass er geleugnet wird. Da liegt der Haken des sozialistischen Staatswesens drüben, ihrer Sorte Demokratie zu machen. Das geht dann auch von beiden Seiten. Die Nichtexistenz eines Unterschieds zwischen Volk und Führung wird nach beiden Seiten hingeschworen. Dass die Regierung von ihrem Programm immer den Nachweis führt, wie volksfreundlich es eigentlich ist. Und umgedreht das, was das Volk so ohnehin treibt, wird von der Partei immer in den Rang eines eigentlich ungeheuer wertvollen Staatsanliegens erhoben. Man kann drüben nicht so unbefangen Schach spielen, ohne dass einem im Prinzip ein Funktionär über die Schulter schaut und nicht bloß sagt, das darfst du nicht machen, weil sonst bist du matt, sondern immer gleich dazu sagt, und dass du überhaupt Schach spielst, damit vollführst du eine irgendwo gesellschaftlich sehr nützliche Tätigkeit. Also das, was hier die Privatidiotie von Schachliebhabern sein mag, das bildet den Verstand und ist irgendwie gut fürs Denken können oder sowas. Also all diese Oberlehrerideologien, die tauchen dort auf einmal von der anderen Seite her auf als eine Politisierung der privaten Tätigkeit, die sich quasi über die von dem Staat zugesprochene Ernennung privater Vollzüge zu einem Ausdruck der Liebe zu Staat und Gesellschaft vollzieht. Deswegen gibt es auch kein Land, in dem sie so fix über die Tartanbahn rennen wie in der Sowjetunion, weil der ganze Staat hat beschlossen, der Sport, wenn die Leute ihn treiben und einen schöneren Sieg nach dem anderen erringen, dann ist das Ausdruck dessen, wie wohl sie sich im Sozialismus fühlen. Und das gehört herausgestellt, auch das ist gewissermaßen eine Staatsaktion, die Einheit von Volk und Führung beweist. Und die umgedreht beweist, wie sehr es sich lohnt, im Sozialismus zu leben. Solcher ganze Quatsch, all diese bürgerlichen Unsinnstaten, werden dort vom Staat gerade immer im Sinne des hierzulande dazugesagten Ideals in die Tat umgesetzt. Und dann auch in einer Weise gefördert, dass dann hier der westliche Sportidiot immer nur vor Neid erblasst. Dasselbe kann man sich am Parteiwesen klar machen. Dasselbe gilt über die Lüge von der Öffentlichkeit als Machtkontrolle. Da brauche ich Gott sei Dank überhaupt nichts drüber zu sagen, weil alles Wissenswerte gestern auf dem Teach-In in der Universität von Wolfi erklärt worden ist, wie das hier läuft. Und wie die Freiheit des Befehlshabers, des Demokratischen, von aller öffentlichen Kritik hierzulande so durchgesetzt ist, dass daneben das Ideal, die vierte Gewalt kontrolliert, ganz ungeheuer, die Machenschaften der Regierung, ungerührt daneben existiert. Wie ist es drüben? Es ist ein absoluter Schwindel zu denken, drüben gäbe es keine freie Öffentlichkeit, in der Kritik geübt wird. Im Gegenteil. Die soll sich überall äußern, und zwar immer zu den Fragen, die erstens die Partei und zweitens, diese Lieblingsfloskel der Partei, das Leben im Sozialismus dauernd stellt. Nämlich zum Beispiel solche Fragen wie, warum gibt es bei uns noch nicht die längst versprochene Straße? Oder warum klemmen bei uns immerzu die Fenster? Warum ist das Öl nicht rechtzeitig zum Winter dort, wo es gebraucht wird? Solche Fragen, die im Sozialismus tatsächlich das Leben stellt, die sollen geradezu immerzu in den Gazetten dieses Riesenreiches breitgetreten werden, und das ist auch der Fall. Dass die Öffentlichkeit die politischen Instanzen kontrolliert, ist auf diese Weise durchgesetzt. Das ist was sehr trostlos Kompensatorisches im Verhältnis zu diesem Plan. Und wenn dann umgedreht von oben die Kritik beschieden wird, ja, ihr habt recht, der Verantwortliche wird weggeräumt und ihr müsst euch bloß einsetzen, ihr müsst dann auch mal dazulangen, also die Moralkampagne, die ich vorhin gemeint habe, dann ist auch diese Antwort von oben was anderes, als wenn ein Demokrat seinem kritischen Volk die Antwort gibt, also irgendeinem, der rummeckert, na dann mach's doch selbst. Das hat sicher jeder schon mal irgendwie erlebt, wenn er sich einem bürgerlichen Kopf gegenüber mit einer Kritik hervortraut oder gleich schon einem Staatsmann gegenüber, dann kriegt er immer die Antwort, na ja, bitteschön, du kannst doch eine Partei gründen, du kannst, wenn du willst, alles umschmeißen, du musst bloß, bitteschön, eine Partei gründen und Erfolg haben, den parlamentarischen Weg beschreiten, die Mehrheit erobern, den Kanzler stellen, ja, dann kannst du alles machen, bitte sehr. Das kennt man von dieser Ecke her, und wer es von daher nicht kennt, der kennt es todsicher von seinem Familienleben her. Das ist das Abschmettern von Kritik. Durch diesen blöden Verweis, mach es doch selbst. Jetzt trügt man gerade einen Missstand, der gar nicht in der Reichweite der eigenen Fähigkeiten liegt, und die Antwort, mach es selbst, ist das Abschmettern davon. Das ist drüben durchaus nicht so gemeint. Der Hinweis, mach es selbst, hat immer was von Ermunterung. Das ist wie ein Argument mehr, dass die Partei sagt, na gut, wir haben so viele Anträge, dass mal was besser werden soll. Dann machen wir am nächsten Samstag einen allgemeinen unionsweiten Subotnik des Aufräumens. Und dann wird mal gründlich überall sauber gemacht. Und das machen sie dann auch. Und alles war ein Antrag des Volkes. Mir liegt noch mehr an einer vierten Parallele, die sehr wichtig ist für die politische Gewalt im Sozialismus. Und das ist die verlogene Gleichung von Macht und Verantwortung. Wieder, man weiß es, oder wir agitieren immer drüber, oder auch der bürgerliche Zynismus gibt darüber Rechenschaft, wie das zu verstehen ist. Die Macht ist sie selbst und setzt sich ihre Maßstäbe, und dass sie eine Verantwortung gegenüber den Machtgehabten, also den Gemachten, den Untertanen ist, das ist die Ideologie des Sonntagsblatts, des Feuilletons, da wird darüber gerechtet. So schlicht das Verhältnis. In der Sowjetunion wird tatsächlich Politik, und zwar von oben in erster Linie, überprüft unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung. Ob da Leute sich fahrlässig Verfehlungen zu Schulden kommen lassen. Und über jeden Funktionär hängt so ein bisschen, und zwar gerechterweise, je höher er ist, ein umso größeres Damoklesschwert der Kritik, des zur Verantwortung gezogen Werdens. Dass er auch dann von seinem Amt abgesetzt wird. Wenn ihm eine Verfehlung nachzuweisen ist. Und nun habe ich schon vorhin bei der Moralkampagne gesagt, Verfehlungen dingfest zu machen, ist im Prinzip immer sehr leicht. Eben weil aus der Logik, dieser Paralogik, dieser Unlogik des staatlichen Planungswesens, sich immer die Situation ergibt, dass Leute gegen das eigentlich Vernünftige und materiell Nötige Entscheidungen treffen. Es ist furchtbar leicht, nicht bloß Korruption aufzudecken, die in diesem Sumpf dieser Planwirtschaft und auf ihren Märkten natürlich notwendigerweise erblüht, sondern es ist auch bei redlichen Menschen sehr einfach, ihnen Verfehlungen nachzuweisen. Da hat nun mal einer, einfach weil das besser entgolten worden ist in seiner Stimulierungsmaxime, hat er nun mal als erstes den Mähdrescher auf den Zug geladen und wieder weggeschickt und erst als nächstes das Getreide. Und da war inzwischen der große Regen und da war das Getreide nichts mehr wert. Und dann kann man ihm immer sagen, du hast dich vergangen, du hättest mal erst das Getreide schicken müssen. Und wie gesagt, je höher der Rang, je größer die Verfehlung, umso schwerer auch wiegt es, wenn dann der Betreffende tatsächlich zur Verantwortung gezogen wird. Und das ist da drüben allgemeine Übung. Da könnte zwar der Partei mal auffallen, dass in 80% der Fälle nicht etwa ein Verbrechen vorliegt, sondern die Verfehlung, die man rügt, mit dem besten Willen dessen, der da zur Rechenschaft gezogen wird, vonstatten geht. Ein solches Zusammentreffen von Verfehlung, von Versäumnis einerseits und gutem Willen andererseits, da müsste man die Partei drauf kommen, dass das in dieser Masse an der Blödheit ihrer Untertanen gar nicht liegen kann. Sie tut doch auch alles für ihre Bildung. Sie macht sie zu einem Volk von Leuten, die sich zehnmal besser in, also so im Durchschnitt genommen, zehnmal besser in der Meteorologie auskennen und in der Geografie und in allem Möglichen sonst als hierzulande irgendein Durchschnittsmensch. Aber der Partei will partout nicht auffallen, dass wenn dann immerzu diese guten, gebildeten, vernünftigen, einsatzbereiten, knackigen Sozialisten Scheiß bauen, dass das dann vielleicht nicht an ihnen liegt, sondern an dem System, nach dem sie sich richten müssen. Bloß, die Rechnung der Partei lautet allemal haargenau andersrum. Sie hat sich ja nun gerade mal zu diesem Plan entschlossen, hält ihn auch für wunderbar, und wenn er nicht aufgeht, dann findet sie ja auch, das ist ja gerade das Tückische, dann findet sie an jeder Stelle, wo es ihr drauf ankommt, jemanden, der was falsch gemacht hat, der dann mal nicht die Eigeninitiative über die Vorschrift gestellt hat. Aus der Ecke kommt ja auch diese ganze Bürokratiekritik. Das ist immer dieses Gegeneinander von Plan, wo er schief geht, und dass der Einzelne es doch hätte merken müssen und bei mehr Einsatz diese Konsequenz abgewendet oder den Fehler hätte reparieren können und müssen. Und dieses Müssen kommt auf ihn als moralischer Anspruch zu, je nach seinem Rang mit entsprechender Wucht. Und das ist die ganze Ableitung dessen, was stalinisches Verbrechen heißt. Der war einfach ein Fanatiker dieses Standpunkts. Der hat auch in schweren Zeiten das Land regiert. Und immer gab es Verfehlungen, von denen er dann denken musste, da sabotiert geradezu jemand unseren Plan. Je mehr er gewusst hat, je höher er dran war, umso mehr hätte er doch eigentlich merken müssen, dass das nicht geht. Er hat es trotzdem gemacht. Also kommt der messerscharfe moralische Schluss, er wollte den Plan sabotieren. Deswegen sind die Intelligenzler, haben die Intelligenzler, die Funktionäre, je höher, desto mehr, sehr gerecht, unter Stalin sehr wackelig gelebt. Aber das, nichts als das ist der Grund. Es ist ein Unsinn, immer zu sagen, ach, der hat durchgedreht, er war eine Verbrechernatur oder sowas. Kriminelle Energie oder wie der Quatsch immer heißt. Aus krimineller Energie kann man gar nicht so viele Leute in Lager schicken, wie der gemacht hat. Da fehlt ja sowieso der Reiz des privaten Umbringens, wenn es das sein soll. Der hat nach Parteikriterien, nach dem, was er als Notwendigkeit des sozialistischen Aufbaus dekretiert hat und wo er auch mit seiner Partei einig war, das gehört sich jetzt und das ist vernünftig, die notwendigerweise nach seinem Prinzip sich ergebenden Misshelligkeiten den Befehlsempfängern und den Befehlshabern ganz gerecht zur Last gelegt. Also diese Kommission, die da die Getreidepreise falsch ausgerechnet hat, ne? Von vorhin mit dem Baumwollzeug, in deren Haut möchte man nicht gesteckt haben, weil denen ist wahrscheinlich hinterher vorgerechnet worden, mitten im ZK, dass sie es eigentlich besser hätten wissen müssen und Sabotage betrieben haben. Von daher ist eben auch mal die Bemerkung einzufügen, nichts falscher und auch nichts berechnender falsch von der westlichen Seite her, als im Blick auf die Vernichtungslager der Deutschen und die Straflager von Stalin. Immerzu diesen einen Atemzug Hitler-Stalin herzustellen. Es waren, weiß Gott, von dem, was sie gewollt und gemacht haben, zwei nicht verwechselbare Staatsmänner. Es ist schon ein Riesenunterschied, ob jemand denkt, im Namen der deutschen Rasse ein feindliches Volk in den eigenen Reihen zu haben, von dem er die eigene Rasse säubern muss, damit die Nation eine rassische Zukunft hat und als imperialistischer Tonangeber in der Welt sich durchsetzt, und dafür einen Ausrottungskrieg gegen diese Mannschaft zu führen. Oder umgekehrt, im Zuge des Plans und der Machenschaften der Staatsgewalt, wie ich sie jetzt dargestellt habe, als von uns durchaus nicht geteiltes sozialistisches Programm, nach moralischen Kriterien Kritik zu üben. Und vor allem diese Sorte Kritik, Leuten Fehler als moralische Verfehlung anzurechnen und dann teils zu verzeihen, teils sie aber auch dazu dann strafrechtlich haftbar zu machen. Diese Verwechslung von Kritik und Gewalt, die sollten gerade die Leute dem Stalin nicht posthum vorwerfen, die hierzulande noch nicht mal bei der kleinsten Kleinigkeit Kritik und Gewalt auseinanderhalten können. Leute, die hierzulande immer bei jeder kleinsten Kritik sagen, das wäre schon so gut wie Gewalt. Leute, die hierzulande schon jede Demonstration gar nicht mehr nach ihrem Anliegen würdigen, sondern immer nur nach der Gewaltfrage. Das sind wirklich die Letzten, die dem Stalin vorwerfen dürften, er hätte Kritik mit Gewalt verwechselt. So viel zu diesem betrüblichen Thema Staatsgewalt im Sozialismus. Es ist ein Unsinn zu denken, das Ganze könnte nicht klappen. Es klappt ja auf seine Art. Und es ist auch auf seine Art produktiv. Denn mit seinen ganzen Arrangements bezüglich Befehl und Gehorsam, Moral und Eigennutz, hat dieses System noch eine Neuerung geschaffen, diese Partei. Und das ist der ebenfalls eher kurze Abschnitt Nummer 3, der neue Mensch. Erst eine allgemeine methodische Vorbemerkung dazu. Wenn ich mich traue, von dem neuen Menschen in der Sowjetunion zu reden, dann meine ich damit nicht, dass bürgerliche Urteile drüben in diesem verwerflichen System wäre die Gleichschaltung des Menschen gelungen. Und da wären alles sozusagen bloß rötliche Ameisen. Außer den Dissidenten, die sind bunt und menschlich. Sondern ich meine damit einen Sachverhalt, den es drüben genauso gibt wie hier. Nämlich, dass die ganze Vielfalt der in einem System beschäftigten Individuen dermaßen viele Ähnlichkeiten aufweist, dass es einer Sau kraust. Und dass man durchaus ja auch von der bürgerlichen Psyche reden kann, die sich zum Beispiel an solchen Schönheiten beweist wie, dass in einem Diskussionszirkel man immer mit tödlicher Sicherheit darauf rechnen kann, sobald was gesagt wird, kommt irgendeiner und sagt unter dem Beifall aller anderen, du darfst uns nicht durch Argumente vergewaltigen, denn hier hat jeder seine eigene besondere Meinung. Dieser Fetisch der eigenen besonderen Meinung, das ist zum Beispiel bei der bürgerlichen Persönlichkeit ein sehr graues, stereotypes, ewig wieder abgeleiertes, gleichschalterisches Merkmal, an dem man geradezu diesen Menschenschlag erkennen kann. Der bürgerliche Mensch ist einer, der auf seine persönliche Meinung dermaßen viel Wert legt, dass er sie gar nicht mehr zu sagen braucht, sondern nur zu versichern braucht, er hätte sie und niemand dürfte sie ihm nehmen. So funktioniert zum Beispiel die Psyche des bürgerlichen Individuums. Nun gibt es auch eine Logik in der Psyche des realsozialistischen Individuums, die ist ein bisschen anders. Der Sowjetbürger kennt sich aus in dem System, in dem er lebt. Er kennt ganz andere Sachen. Er kennt vielleicht nicht so sehr den Akkord, aber die Stimuli und wie man mit ihnen zurechtkommt, die kennt er todsicher besser als irgendein Fabrikarbeiter, der sich nie gefragt hat, weshalb sein Akkord eigentlich 115% sind und nicht 117 oder 130 oder überhaupt 100, weil ja Prozent von 100 heißt, da wäre ja 100 das Normale. Da kennt er sich aus und weiß sich darauf einzustellen und zwar nach einem Prinzip und dieses Prinzip will ich mal erläutern. Ein Materialist, der will, dass es ihm gut geht, ist der Sowjetmensch so gut wie jeder andere. Denn das ist der Mensch von Natur. Das ist so ungefähr das Einzige, was ihm die Natur mitgibt. Und er erlebt im Sowjetreich, dass dieser Materialismus, den er hat, auf Beifall des Staates stößt, so ähnlich wie hier. Hier wird einem ja auch nie verboten, für sich selber zu sorgen und nach Wohlergehen und Glück zu streben, sondern es wird einem versichert, das wäre von oben gern gesehen und das sollte man nur machen. Im Sozialismus kommt noch eins dazu. Dass es den Menschen gut gehen soll, ist nicht nur eine Ermunterung, sondern ein Versprechen des Staats. Er als proletarische Staatsgewalt will alles dafür tun, dass es auch geht. Natürlich bleibt ihm auch im realen Sozialismus der Verweis nicht erspart, dass vor den Ertrag die Arbeit gesetzt ist und dass man erst was machen muss, damit man die Früchte genießen kann. Auch das ähnlich, aber dann auch wieder ganz anders als hier. Hier heißt die Aufforderung, streng dich an, Tellerwäscher, Millionär, wer sich reinhängt, hat seine Chancen. Chancen sind zwar kein Tor, aber man muss sie erarbeiten und so weiter und so fort. Jeder soll selber zusehen, wie er zurechtkommt Und der Tüchtige, der hat auch Erfolg. Dieses, das ist hierzulande, ist das ein Abschmettern des Materialismus. Er wird unter alle Verhältnisse drunter gebeugt. Das ist das Verlogene hier. Drüben erfolgt ein Verweis, das ist erstmal ein viel besseres Argument. Der Staat kann nur für seine Leute sorgen. Die Gesellschaft kann ihnen nur wieder erstatten, was sie, kann ihnen nur unter die Arme greifen und sie gutstellen, wenn sie erstmal auch für die Gesellschaft was arbeiten. Es ist im realen Sozialismus, erfährt der Mensch eine Erinnerung an den ganz simplen Inhalt von gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Keiner möchte sich alleine seine Kartoffeln mehr aus dem Boden buddeln, sondern von den Früchten der Arbeitsteilung und ihrer Effektivität selber profitieren, was davon haben, ein zivilisiertes Leben führen, am Ende sogar noch mit einem Klavier. Also muss er sich auch den Gesetzen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung fügen und engagieren. Punkt aus. Sehr korrekt. Damit wäre eine vernünftige Psyche eigentlich schon fertig, aber drüben werden sie damit ja nicht entlassen. Sondern, jetzt kommt ja die ganze Irrationalität des Plans zum Zug. Dieser lupenreine Zusammenhang, durch einen Plan jeden erwachsenen Individuum vorgestellt, zwischen einer Leistung, die er bringt, und dem Füllhorn gesellschaftlicher Gaben, das der Staat über ihm ausschüttet. Dieser logische, vernünftige Zusammenhang verschwindet ja drüben ein bisschen. Hinter diesem ganzen System der gesellschaftlichen Stimuli, der Gewinnerwirtschaftung und so weiter und so fort. Er wird ja geradezu dazu angehalten, dass sich dieses Vertrauen auf eine vernünftige Arbeitsteilung nicht erfüllt und er deswegen mit seinem ganzen Materialismus einen Nebenweg einschlagen muss. Er soll sich nicht auf die Gesellschaft beziehen, sondern berechnend auf die Stimuli, die seine Gesellschaft mit ihrer Planwirtschaft ihm gewährt. Auf diese marktmäßige Eigeninitiative, auf die Segnungen dessen, wenn man den gesellschaftlichen Plan in Betrieb erfüllt und so weiter, dieses ganze Zeug. Die Irrationalität dieses Verfahrens, die hinterlässt natürlich ihre Spuren im Individuum. Dass das jetzt nämlich seinen Materialismus als berechnenden Eigennutz kalkuliert, von dem auch jeder erfährt, dass er mit der gesellschaftlichen Vernunft, an die immer erinnert wird, dauernd kollidiert. Das, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe, bei jedem Einzelnen zeigt sich mal, dass gesellschaftliche Planvorgabe und das eigentlich Vernünftige nicht zueinander passen. Na, das zeigt sich auch für jeden Einzelnen. Es sind ja denkende Menschen, die kriegen das mit. Und kriegen darüber etwas Fatales eingebläut, nämlich die simple kommunistische Wahrheit vom gesellschaftlichen Zusammenhang verflüchtigt sich zu einer moralischen Beschwörung. Moralisch heißt dabei, es ist gar nicht die praktische Wahrheit, sondern es ist eine durch die gesellschaftliche Praxis gerade immer dementierte Behauptung, dass eigentlich dieser vernünftige Zusammenhang zwischen Arbeiten und Genießen herrschen würde. Das tritt jetzt auseinander. Jetzt hat der Mensch zwei Sachen vor sich. Das, was ihm als die Moral seines Gemeinwesens immer verkündet wird und der Eigennutz, den er sich im Hinblick auf die gesellschaftlichen Stimuli der materiellen Interessiertheit zulegen soll. Na gut, als redlicher Mensch, der ja auch nicht als Widerständler geboren ist, zieht der Mensch sich beide Schuhe an. An den rechten Fuß zieht er sich den Moralismus, an den linken die materielle Interessiertheit und latscht so durchs Leben. Und erlebt jetzt sogar, dass seine Partei seinen Moralismus nicht bloß schätzt, sondern belohnt. Also, er hält sich seinen Moralismus nicht bloß den Überbau zu allerlei Enttäuschungen. Das ist der Stellenwert der Moralität hierzulande. Sondern er entdeckt die Moralität als eine Sache, die sich durchaus lohnen kann in dem System. Jetzt wird auf einmal noch eine Gleichung aufgemacht. Nicht nur die ganz prinzipielle ideologische Gleichung zwischen Einsatz fürs Gemeinwohl und Eigennutz, sondern sogar noch eine Extragleichung zwischen Moralität und es lohnt sich. Und keineswegs nur durch den Orden, den man kriegt, sondern vielleicht auch durch das Auto, das den Ordensempfängern früher zugeteilt wird. Das macht diese Menschen zu unzufriedenen Parteigängern des Systems. Denn unzufrieden sind sie einerseits, weil die Gleichung zwischen Einsatz und Eigennutz natürlich an allen Ecken und Enden nicht aufgeht. Aber zu Parteigängern des Systems werden sie andererseits auch, weil sie ja oft genug aufgeht. Sie billigen die Verfahrensweisen und die Ideale ihres Systems, aber das stimmt sie überhaupt nicht zufrieden. Das ist und beides muss man mitdenken. Und die Zufriedenheit, die Unzufriedenheit, die unterscheidet ihn nicht von den Leuten hier. Er zieht bloß andere Schlüsse draus. Ich mag mich gar nicht über die Schlussfolgerungen der Unzufriedenheit hierzulande verbreiten. Da kommt zum Beispiel, da kommt todsicher an irgendeiner Stelle, wenn hierzulande einer aus seiner Unzufriedenheit Schlüsse zieht, da kommt, wenn er nicht bei uns ist oder irgendwie zum Kommunismus unterwegs ist, kommt irgendwann immer Kopf ab für die Falschen raus. Aber drüben, da ist eigentlich für alles in dieser Art, hat die Gesellschaft, hat diese Partei auch schon das vorgesehen. Da kann man sich sehr zu Hause fühlen, sowohl mit einer Unzufriedenheit, deren Äußerung als Mittel zur Verbesserung ja gern gesehen ist, und zwar nicht erst jetzt seit dieser Glasnost-Kampagne, sondern dass Unzufriedenheit ein bisschen ein Motor der Verbesserung sein soll, das war schon immer, habe ich schon in der Öffentlichkeit gesagt, und bloß weil das dem Sowjetbürger so vertraut ist, ist es ja auch dem Gorbatschow eingefallen, dass er jetzt die Unzufriedenheit der Leute aufregt, aber was er damit anpeilt, ist eben immer das, dass der Sowjetmensch sich auf die Gleichung von Moral und Nutzen besinnt. So ist drüben die Moral nicht einfach die Zusatzveranstaltung zu allen möglichen Konkurrenzanstrengungen und zu dem enttäuschten Materialismus des bürgerlichen Menschen, sondern eine Gleichung, die immer mal aufgeht und mal nicht aufgeht. Und das ist eine Sache, die lässt den Sowjetmenschen nicht zum Gegner seines Systems werden, sondern zu einem, der mitmacht, der den Moralismus der Staatsgewalt teilt, der gerne Orden trägt, das sind die Figuren, die man manchmal sieht, richtig stolz, möglichst die ganze Brust voll, gesellschaftliche Anerkennung, das ist eine Größe, weil sie wird ja geteilt. Natürlich auch einer, der den gesellschaftlichen Moralismus besonders teilt, wenn andere zur Ordnung gerufen werden, der ihn nicht so gerne hört, sondern die ganze Palette realsozialistischer Ausreden kennt, wenn er selber zur Ordnung gerufen wird, und der insgesamt einer Kampagne, es soll alles besser werden, mit wohlwollender Skepsis begegnet. So, jetzt ist der Sowjetmensch fertig und bereitet seiner Obrigkeit Freude und Kopfschmerzen. Einerseits setzt er keinen Widerstand dagegen in die Welt, wenn seine Partei ihn zur Sowjetunion und die Sowjetunion zu ihren Bürgern ganz fürchterlich beglückwünscht und Hurra ruft. Die rufen gerne Hurra. Soweit sie, eben weil sie den Moralismus ihrer Staatsgewalt ja teilen und weil sie ja auch Komplimente von ihrer Obrigkeit kriegen, genau solche Burschen wie sie wären diejenigen, auf die die Weltgeschichte bei der Hervorbringung des realen des Kommunismus gerade noch gewartet hat. Wer hört das nicht gern? Aber enttäuschen tun sie ihre Obrigkeit durchaus auch, eben durch ihre sehr berechnende Lebenspraxis. Aus der Gorbatschow jetzt seine Kampagne gestartet hat. Es ist an den Individuen festgemacht. Eine bedingungslose Verbesserungskampagne für das System. Es ist, weil ihm ja eine Kritik an seinem System nicht einfällt, konsequent und radikal auf das Individuum zugegangen, auf die Leute, die sich bei ihm umtreiben, die Inanspruchnahme dieser Leute dafür, dass das System endlich besser klappen soll. Das ist keine Unzufriedenheit, mit der die Massen beim Gorbatschow vorstellig geworden wären, sondern es ist die Unzufriedenheit mit der Leistungsfähigkeit des ganzen Zirkus, die ihrerseits beim Gorbatschow einen guten Grund hat. Und der gute Grund ist, weiß Gott nicht, um nochmal an diesen Unsinn zu erinnern, dass irgendwie die Leistungen des Volkes zu wünschen übrig lassen, damit die Funktionäre mehr von der Gesellschaft haben. Damit die paar Politbesen besser in den Ferien kommen oder sowas. Sondern diese Unzufriedenheit mit dem eigenen System, die Gorbatschow an seinen Jungs austobt mit seiner Moralkampagne, seiner Glasnost- und Ermunterungsgeschichte, seinem Radikalismus in der Anmache der Leute. Die geht auf einen Vergleich, auf eine Skepsis, eine Kritik, muss man sagen, an der Leistungsfähigkeit der eigenen Ökonomie zurück, die diese in einem Vergleich mit dem anderen System sieht. Und zwar nicht nur an diesem verhältnismäßig harmlosen und theoretischen Vergleich, der sagt, wie viel gute westliche Ware kriegen wir für unsere schlechte östliche. Es ist nicht einfach dieser Kampf ums Weltniveau, von dem der Gorbatschow jetzt offenbar endlich mal gelernt hat, dass da der Westen ihn ziemlich reinlegt. Sondern es ist die Erkenntnis dessen, warum der Westen ihn eigentlich immer reinlegen will. Die Erkenntnis vom Gorbatschow, die ihn zu diesem Getue, jetzt wäre aber mal eine Revolution fällig, beflügelt, die ist der einzig billigenswerte, also von unserem Standpunkt aus billigenswerte Abschnitt in dem ganzen Nachdruck, Auszug vom letzten Spiegel aus Gorbatschows Buch. Da sagt Gorbatschow als Grund für seine Kampagne: Meiner Meinung nach haben wir an die Entspannungspolitik zu große Hoffnungen geknüpft. Ich würde sogar sagen, wir waren zu vertrauensvoll. Viele dachten, sie sei unwiderruflich und eröffne unbegrenzte Möglichkeiten, besonders für die Ausweitung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen. Wir setzten sogar einige unserer Forschungs- und Technikprojekte aus, weil wir auf internationale Arbeitsteilung hofften und dachten, es sei günstiger, einige Maschinen zu kaufen, statt sie selbst herzustellen. An dieser Äußerung merkt man durchaus nochmal den brutalen Fehler dieser Planwirtschaft. Dass sie nämlich tatsächlich allen Ernstes denken, diese Planer drüben. So wie sie ihren albernen Plan machen, so funktioniert auch der Kapitalismus. Wenn sie denken, technischer Fortschritt wäre ein Hebel für die Verbesserung der Produktivkräfte, dann muss es das doch auch im Kapitalismus sein und insofern kann man durch Zusammenarbeit mit ihm profitieren. Die harte Wahrheit, mit der sie immer konfrontiert worden sind, hat logischerweise geheißen, nein, gute Technologie ist im Westen ein Geschäft und das Geschäft muss sich lohnen und zwar einseitig. Und außerdem ist das Geschäft noch eine Manipulationsmasse der zuständigen imperialistischen Regierung. Also nichts von wegen gedeihlicher Arbeitsteilung, das sind alles fromme Flausen. Auf diese Realität sind sie, weiß Gott, nicht durch einen kritischen Begriff des Kapitalismus gekommen. Und das ist eine Schande für diese Kommunisten, sogar noch für die. Drauf gekommen sind sie darüber, dass der Kapitalismus sie eines Besseren belehrt. Und jetzt hat er es wenigstens mal so weit gemerkt. Was geschah in Wirklichkeit, sagt er weiter. Wir wurden für unsere Naivität schwer bestraft. Eine Zeit der Embargos, Boykotte, Verbote, Restriktionen brach an. Wer mit uns Handel trieb, wurde eingeschüchtert. Aus den Entscheidungen der USA und einiger westlicher Länder, der Sowjetunion keine moderne Technologie zu verkaufen, haben wir eine Lehre gezogen. Vielleicht erleben wir deshalb jetzt einen wahren Boom in Informatik und Computertechnologie sowie auf anderen Gebieten von Wissenschaft und Technik. Wir beschlossen, mit der Importgeißel, wie es unsere Wirtschaftsexperten nannten, ein für alle Mal Schluss zu machen. Importgeißel, das ist wieder so ein Kunstprodukt dieser Sorte Planwirtschaftsideologie. Zu denken, man bringt den eigenen Automatismus des Fortschritts auf Touren, wenn man billige Auslandsware als Anreiz für eigenes billigeres Produzieren in den eigenen Markt reinholt. Jetzt sagt er, damit haben sie Schluss gemacht, damit dem ein für alle Mal, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber immerhin, sagt er jetzt weiter, zu diesem Zweck mussten wir das große Potenzial unserer Wissenschaft und Maschinentechnik aktivieren. Und zu diesem Zweck aktiviert er keineswegs bloß das große wissenschaftliche Potenzial ihrer Technik und Maschinentechnologie, sondern sein ganzes Volk. Das will er durcheinanderwirbeln, damit ihr System endlich einmal so klappt, wie die Obrigkeit sich das wünscht. Es wird einem ein bisschen gruselig, wenn man denkt an die notwendigen Perspektiven dieses Programms in dem Land dort selbst, weil es keine Kündigung des falschen Planens bedeutet. Aber das soll jetzt nicht Thema sein, sondern der Punkt Nummer 4, nämlich, das ist eine Bezugnahme auf die Weltlage, die nur so ist, wie sie ist, weil die Oktoberrevolution ein Knüller war. Das ist Punkt 4 und ich stelle unser Verdikt, unsere Absage, unsere jetzt als Verein, unsere Absage an alles, was die Sowjetunion an Außenpolitik treibt, an den Anfang, beziehungsweise den Grund dafür. Und der heißt so: Die Sowjetunion leistet sich den Widerspruch, dass sie den feindlichen Gegensatz des Imperialismus ihrer Nachbarn, ihrer weiterhin bürgerlich, demokratisch, kapitalistisch verfassten Nachbarn zu ihrem sozialistischen Modell, dass sie den einerseits kennt und ihm durch eine beträchtliche Aufrüstung Rechnung trägt. Das ist die eine Seite des Widerspruchs. Und auf der anderen Seite begreifen sie ein für alle Mal nicht und wollen vor allem überhaupt nicht wahrhaben, warum und in welchen Gegensatz sie sich zum Rest der Welt gesetzt haben. Als die Praktiker aller Ideale der bürgerlich-kapitalistischen Welt gehen sie praktisch auch in ihrem, wenn sie sich das Verhältnis zum Rest der Welt zurechtlegen, wenn sie sagen, was sie da für eine Politik machen wollen mit dem Rest der Welt, gehen sie immer davon aus, es müsste doch Beifall finden beim Rest der Welt, wenn sie hingehen nehmen die Ideale des Kapitalismus beim Wort, machen Versorgung, machen Fortschritt, machen wunderbare Einheit zwischen Volk und Staat und so weiter. Und deswegen, weil sie von dieser Sache her sich höchstens vorstellen können, sie sind ein Vorbild für den Rest der Welt. aber sie knüpfen quasi an, was gut gesonnene Politiker überall sonst eigentlich wollen. Das ist eine Missinterpretation der demokratischen Politik, die wird jetzt hier auf einmal praktisch, nicht bloß als Punkt, von dem sich quasi ihr eigenes Modell herleitet, sondern als eine Sache, mit der gehen sie auf den Rest der Welt zu, soweit sie überhaupt politisch sich da einmischen. Und in dem Interesse wollen sie sich eben politisch einmischen. Da verstehen sie sich selber immer in der Weise als Vorbild für alle anderen Staatsmänner und deren eigentliche tiefsten, schönsten Anliegen und für das wahre Anliegen des kapitalistischen Systems. Dass sie die Feindschaft, der sie begegnen, immer nur zurückführen können auf irgendwelche besonders verwerflichen, subversiven, eigentlich volksschädlichen und volksfeindlichen Kräfte in dem anderen Land. Aus dieser Ecke her, nicht weil sie eine Diagnose gemacht haben und aus der Analyse der Rüstungsindustrie herausgekriegt hätten, die sind schuld und das sind auch besondere Verbrecher, sondern umgekehrt, weil sie davon ausgehen, eigentlich ist das Verhältnis zwischen ihnen und allen anderen Ländern, und zwar Staaten inklusive Regierung, eigentlich ist dieses Verhältnis eines zwischen Vorbild und begeisterten Nachahmern. Deswegen kommen sie drauf, die Feindschaft, der sie begegnen, immer auch noch auf eine Verfehlung in den anderen Ländern, auf das zurückzuführen, wo diese anderen Länder noch nicht ganz so schön sind wie die Sowjetunion. Und das bedeutet von vorn bis hinten, sie wollen einfach nicht wahrhaben und sie begreifen nicht den Gegensatz, den sie eigentlich mit der Abschaffung des Privateigentums zum Rest der Welt eröffnet haben. Das ist wie der Beweis für das, was ich vorhin gesagt habe. Eigentlich ist das blöde Zeug, was sie gemacht haben und machen wollen, viel zu matt für eine Revolution. So sehen sie das selbst. Das, was sie gemacht haben, ist viel zu matt, um von sich her zu sagen, damit stehen wir zum ganzen Rest der Welt in einem tödlichen Gegensatz. Das zu sagen, haben sie von Anfang an jetzt nicht bloß praktisch den anderen überlassen, sondern ihre ganze politische Linie, das Programm, auf das sie ihre Nation festgelegt haben, buxiert die Sowjetunion immer zu, wenn nicht gerade in die Opferrolle, so doch in die Rolle des Adressaten der anderen Mächte, die über den Gegensatz, den sie zur Sowjetunion haben, sich viel klarer sind und den viel energischer durchexerzieren, als es den Sowjetführern jemals in den Sinn kommt. Das vorab, das ist ihr Fehler. Das hat jetzt überhaupt nichts zu tun mit der Vorstellung, wir wünschen uns, dass die Sowjetunion einen Krieg macht. Das ist Kappes. Ein Krieg ist nämlich was anderes als die Weltrevolution. Da komme ich zum Schluss nochmal drauf. Also wenn einer jetzt das, was ich sage über die Fehler der Sowjetunion in der Weltpolitik missverstehen würde wie eine stellvertretende Kriegstreiberei für sowjetische Ohren oder sowas. Das ist absoluter Unsinn, denn ein Krieg und eine Revolution, die wird man schon noch auseinanderhalten können. Dass es in dem einen Fall darum geht, alles in einer Gesellschaft, was bisher Recht war, in Unrecht zu verwandeln und Unrecht zu Recht zu machen, mit der Absicht, dass das Volk besser sein Fortkommen bewerkstelligt. Das kann zu einem sozialen Bürgerkrieg werden, wie es die alten Sozialisten und Lenin selber immer gesagt haben. Aber das erlaubt nie den Umkehrschluss, dass ein Krieg so etwas Ähnliches wäre wie eine Revolution oder der Geburtshelfer dafür, weil ein Krieg eine Aktion zwischen Staaten ist, wo ein Souverän den anderen als Souverän so sehr respektiert, also nichts bei dem umstürzen möchte in Sachen Herrschaft und Knechtschaft. Er respektiert ihn so sehr, dass er ihm seine ganzen Machtmittel kaputt machen will, um ihn unter den eigenen Willen zu knechten, um selber Herr zu werden, um vielleicht selber dort die Macht zu ergreifen oder sowas. Und dafür wird die Machtbasis des anderen Staates, und das ist auch mal in zweiter oder dritter Linie das normale Volk, vernichtet. Das ist ein Krieg, das hat mit dem sozialen Bürgerkrieg, als welcher Lenin die Revolution etikettiert, wirklich in keiner Hinsicht was zu tun. Also nicht, dass so ein Missverständnis in die Richtung aufkommt. Was wir da von der Sowjetunion in der Hinsicht denken, das kommt zum Schluss raus. Denn jetzt will ich über drei Phasen der Entfaltung dieses Widerspruchs reden. Und das ist der Punkt für Freunde der Frage, wie lange soll einem denn die Sowjetunion noch sympathisch gewesen sein und ab wann muss man sie stalinistisch verwerflich finden oder sowas? Für die nur der Hinweis, wirklich das Einzige, wo diese Periodisierung überhaupt einen Sinn macht, das ist wirklich nicht die Frage der Sympathie, sondern das ist der Umgang der Sowjetunion mit der Bedrohung, der sie sich von Anfang an gegenüber gesehen hat. Am Anfang ihrer Geschichte hat die Sowjetmacht sich gleich zu einem radikalen Ausstieg aus den Gepflogenheiten der Staatenwelt entschlossen und hat dafür auch gleich die Quittung gekriegt. Schon der Friedensschluss, mit dem die Sowjetmacht sehr einseitig den Ersten Weltkrieg beendet hat, war eine Absage an alles, an das Lebenselixier, die Grundkategorien einer imperialistischen Macht. Das war der Standpunkt, mit dem damals Kommunisten im Ersten Weltkrieg die Arbeiterbewegung gespalten haben, und zwar sehr zu Recht, dass sie sich der Kriegsbegeisterung oder der Kriegsbefürwortung der Sozialdemokratie radikal entgegengesetzt und den Standpunkt festgehalten haben, dass Proletarier kein Vaterland haben und dass, wenn die Bourgeoisie, hat es damals immer noch geheißen, wenn die Obrigkeit einen als armen Trottel in den Krieg schickt, dass man da nie und nimmer für die eigene Sache kämpft. Dass das Vaterland nichts ist, was die Qualität deine eigene Sache an sich hätte und dieses Etikett verdienen würde. Deswegen war die Linie sofort klar: wenn der Krieg da ist, dann ist nur eins fällig, nämlich die Proletarier richten ihre Waffen gegen ihre Befehlshaber. Dann muss sofort die Revolution losgehen und man beteiligt sich nicht an diesem Krieg. Und das war die Spaltungslinie gegenüber einer Sozialdemokratie, die die Kredite für den Krieg bewilligt hat. Und noch stolz war, dass sie so schlau war, dass sie gewusst hat, ein Krieg kostet Geld und wenn wir nicht alles dafür hergeben, dann hat der Kaiser zu wenig. Diese Linie auf der Ebene des Proletariats, unterhalb der normalen Diplomatie, unterhalb der Ebene der Souveräne, Politik zu machen, sich ganz frech auf die Opposition in anderen Ländern zu beziehen, denen zu sagen, Kommunisten anderswo, ja, wir machen mit euch gemeinsame Sache, eure Revolution ist unsere Sache, denn im Grunde wollen wir die Weltrevolution. Diese Sorte Kampfansage gegen all die Obrigkeiten, mit denen man diplomatisch sogar im Krieg anders verfährt, sogar im Krieg befürwortet man nicht die Kündigung gegenüber dem fremden Souverän, sondern dann will man den vernichten mit seinen Machtmitteln. Das ist ganz was anderes. Diese Sorte Bezugnahme auf subversive Parteien in fremden Ländern, das war wirklich diese Gründungsphase, die Vorphase und die erste Phase der dritten Internationale, der kommunistischen Internationale. Das war die Phase, wo die Sowjetunion, oder die Sowjetunion war es zu Anfang noch nicht, also die Sowjetmacht und die kommunistische Partei dort, den Standpunkt des mal ernst genommen proletarischen Internationalismus durchgehalten hat. Es war zugleich natürlich eine Reflexion auf die eigene Revolution mit dabei. Und zwar eine Reflexion, die für sich auch überhaupt keine Kritik verdient. Nämlich die Vorstellung oder die Diagnose, eine Revolution dieser Machart, dieser Grundsätzlichkeit, nur im eigenen Land, das ist zu wenig. Unsere Revolution hat nur Bestand und kann nur Bestand haben, wenn die Proletarier in anderen Ländern mitmachen. Sonst wird's gefährlich. Solange die Proleten anderswo sich gegen uns in Marsch setzen lassen, haben wir keine Chance. Wir können zwar einen Bürgerkrieg gewinnen, aber nicht gegen den Rest der Welt. Insofern ein sehr vernünftiger Zusammenhang. Diese Reflexion von dem eigenen Erfolg. Sie haben die proletarische Revolution gemacht. Auf den Rest der Welt, der soll sie mitmachen, damit auch die eigene Revolution sicher ist. In diesem damit steckt ein Haken. So sehr das für sich genommen vernünftig ist, weil damit war der Grund benannt, warum diese Partei international sich um alles kümmern wollte, was sich an revolutionären Umtrieben auf der Welt so tummelt. Dieser Grund ist tatsächlich für die Politik, die die sowjetische KP dann innerhalb der Komintern immer mehr betrieben hat, zum Zweck geworden. Nämlich so: Sie haben sehr schnell merken müssen, dass Sie mit Ihrer Revolution allein bleiben. Das ist ein Faktum und das kann man Ihnen, weiß Gott, nicht vorwerfen. Ich glaube, man kann es noch nicht mal besonders den Kommunisten, die sich damals betätigt haben, vorwerfen, sondern eine Revolution zu gewinnen, das ist die Frage eines Kampfes und den Kampf haben sie meistens verloren. Das Resultat war faktisch, was da Anlass zu Debatten gegeben hat, Sozialismus in einem Land und nur da. Und das war der praktische Anlass, da einen gewissen Fortgang in die Ideologie und in das Konzept und in das Programm der kommunistischen Internationale einzubauen. Nämlich, der Grund der sowjetischen KP, Revolutionen anderswo zu befürworten, nämlich damit ihre eigene Revolution sich sichert, was immer noch geheißen hat, damit sie sich auch ausdehnt, damit man eine sowjetische Union in ganz Europa machen kann. Wo sie auch immer gleich ernstlich gemeint haben, dann ist Russland wieder bloß das Anhängsel. Aber das profitiert von der erfolgreichen Revolution in den weiterentwickelten Ländern. Diese Parole, es muss anderswo Revolution geben, damit unsere Revolution sicherer ist, dem wohnt natürlich eine gewisse Umkehrung inne. Dann stellt sich nämlich das damit an den Anfang. Die Politik der anderen Parteien soll dafür sorgen, dass die fremden Staaten, die Imperialisten, uns als Sowjetunion nicht überfallen. Und dieses damit, dieser Zweck, der braucht nicht mehr notwendig eine Revolution in dem dortigen Land. Merkt ihr den Übergang? Vom Standpunkt der Weltrevolution zum Standpunkt der Sicherung der eigenen Revolution, nicht mehr durch die fehlgeschlagene, in Klammern, Revolution anderswo, sondern durch eine erfolgreich sich zu Wort meldende Politik der Bruderparteien in den imperialistischen Ländern. Sie konnten dabei auch durchaus auf sowas verweisen, wie Bewegungen in der Arbeiterklasse in Italien, Frankreich und England, die, so gut sie es vermochten, die Verschiffung von Material für die Bürgerkriegstruppen gegen die Sowjetmacht verhindert haben. Die die Parole aufgebracht haben, Hände weg von der Sowjetmacht oder sowas. Auf die haben sie sich bezogen und haben gleich gesagt, ne, das sollen sie machen. Wenn sie schon keine Revolution hinkriegen, dann sollen sie sich doch die Rettung unserer Revolution zum Zweck setzen. Und wie gesagt, aus dieser Zwecksetzung kürzt erstens das Revolution machen sich raus. Und dann tritt zweitens was ganz Blödes an deren Stelle. Nämlich, da haben sie ein paar Treffen gebraucht, bis das richtig klar war, dann ist viel besser, anstelle dessen, Kommunisten machen anderswo eine Revolution. Viel besser ist, sie wirken mäßigend auf ihre Regierung ein. Und das ist für eine Partei, die die eigene Regierung kippen will, nun wirklich blöd. Weil das ist ein absoluter Gegensatz. Die eigene Regierung davonjagen wollen und dann gucken, dass man es probiert und den Weg finden, der dahin führt. Oder sich gleich das Ziel setzen, wir wirken gewissermaßen pro-sowjetisch friedlich machend auf unsere Regierung ein. Da sind ganz andere Tugenden dann auf einmal gefragt. Da muss man zusehen, dass man eben irgendwie überhaupt mal in einem Kabinett vertreten ist. Dass man mal auf dem Forum des Parlaments solche Phrasen von sich gibt. Dass die Sowjetunion noch eigentlich ganz in Ordnung ist und es nicht im Interesse der eigenen Nation ist, sie zu überfallen. Ich kann das auch als methodischen Fehler ausdrücken. Und der hat dem tatsächlich zugrunde gelegen. Und das ist tatsächlich eine Lehre, die man sich immer merken kann. Dieser methodische Fehler, der da drin steckt und mit dem die Kommunistische Internationale den Misserfolg ihrer Mitgliedsparteien in verschiedenen Ländern, und zwar das Scheitern einer überlegenen bürgerlichen Macht, quittiert hat. Dieser methodische Fehler, den kann ich in das Wort fassen, einschätzen. Chancen einschätzen, das Kräfteverhältnis berechnen. Das ist für sich genommen überhaupt nichts Blödes. Das Kräfteverhältnis muss man kennen, damit man damit umgehen kann, wenn man es schon kippen will. Dort hat es was anderes bedeutet. Und es hat damals angefangen, etwas anderes zu bedeuten. Nämlich, nach dem, was man mutmaßlicherweise in diesem Kräfteverhältnis ausrichten kann, danach auch die eigenen Zwecke als kommunistische Partei einzurichten. Also sich jetzt überhaupt den Zweck zu setzen, nicht mehr die Revolution zu machen, sondern irgendwie vergünstigend auf die eigene Regierung einzuwirken. Das sind andere Zwecke. Das ist nicht dasselbe. Da ist auch nicht eins der Weg zum anderen. Und das ist ein saudummer Fehler. Das ist wirklich in ein Wort gefasst auch alles, was unsere Parlamentarismuskritik ist, was wir Grünen sagen, wenn sie überhaupt noch an ihr Anliegen glauben, aber was uns bei den Grünen auch wieder scheißegal ist, weil Kommunisten müssen das beherzigen. Es ist saudumm. Aus der Tatsache, dass man keinen Erfolg hat und dass der auch sehr schwierig ist, den Schluss zu ziehen, dann nehmen wir uns einfach was anderes vor. Na gut, dann hat man sich aber auch was anderes vorgenommen. Dann soll man nicht mehr denken, man wäre irgendwie für eine Abschaffung der gegebenen Verhältnisse. Und das war so ein bisschen das Verbrechen der Kommunistischen Internationale, dass sie immerzu gesagt hat, es ist inzwischen überhaupt der oberste Inhalt des Kommunismus. Die Priorität zwischen subversiven Anliegen im eigenen Staat und der Erhaltung des einzigen sozialistischen Vorpostens, den es gibt, nämlich der Sowjetunion, diese Priorität eindeutig anders zu entscheiden. Zusammengefasst in diesem vielleicht manchen bekannten Zählmann-Spruch, der wahre Kommunist zeigt sich an seiner Stellung zur Sowjetunion. Das ist das Prinzip dieses Fehlers. Bei der Parole kürzt sich nämlich tatsächlich der Umsturz als Zweck raus. Das hat dann die glorreiche Tradition des antifaschistischen Bündnisses gehabt in den Jahren vor dem Krieg, wo das richtig zum Auftrag geworden und auch als Auftrag an falscher Plausibilität gewonnen hat, bekämpft den Faschismus. So als müsste es einer Partei, die alles ändern will, wichtiger sein als alles andere, dass der Unterschied erhalten bleibt zwischen dem normalen Revanchismus der Weimarer Republik beispielsweise und dem Revanchismus, dessen Konsequenzen Hitler zu Ende praktiziert hat. Als müsste man diesen negativen Nenner, es sind alles keine Faschisten, höher werten als den Gegensatz, den man selber zum ganzen bürgerlichen Gesockse aufmacht. Das ist eine opportunistische Rechnung, die erstens das Abstandnehmen von der Revolution einschließt und deren angeblich taktischer Charakter, man erhält sich Bedingungen dafür, dass man demnächst dann doch mal wieder Revolution machen kann, erstens sowieso vom Konzept her eine Lüge ist und zweitens auch total verkehrt. Denn sie haben sich nichts erspart. Im Gegenteil, eine kommunistische Partei, die auf diese Weise ihren Gegensatz gegen den Rest der Mannschaft leugnet, die sagt, unsere Einheit gegen die Faschisten ist doch wichtiger als unser Gegensatz zu euch. Die macht sich natürlich bloß verdächtig. Deren Anbiederei, sie selber mag ihn ehrlich meinen, aber welcher bürgerliche Parteigänger paktiert denn lieber mit den Kommunisten, die alle heiligen Kühe der Nation bekämpfen wollen, das Eigentum an erster Stelle und alle segensreichen Einrichtungen der Klassengesellschaft? Welcher bürgerliche Politiker paktiert denn lieber mit solchen Leuten, als mit Faschisten, die sagen, wir wollen das Eigentum und sein Florieren und dass es national beschaffen ist, retten? Das ist eine dermaßen absurde Rechnung, als Gegner des Kapitalismus, mit den, ich sag's mal in deren eigenen Worten, mit den Kapitalismusknechten gegen eine Partei paktieren zu wollen, die sagt, wir retten überhaupt den nationalen Kommunismus, wir machen ihn überhaupt groß. Sie haben die Quittung auch gekriegt und das ist schon eine ziemlich widerliche Geschichtsfälschung. Wenn jetzt die SPD rückblickend immer sagt, die Kommunisten haben uns das antifaschistische Bündnis verweigert, mit dem wir allenfalls den Faschismus noch hätten bremsen können. Sie selber haben doch immer zu sehr nachdrücklich und machen das bis heute und haben bis zu den Berufsverboten eine segensreiche Tradition da drin. Sie selber sind doch diejenigen, die an das Unvereinbare mit dem Kommunismus immer erinnern. Natürlich nicht im Hinblick auf das, was wirklich los ist, sondern im Hinblick auf die Ideale, die die Demokratie und der demokratische Unsinn dafür bereitstellt. Sie haben sich nichts erspart. Es gibt richtig, wie, damit es als Lehrstück unübersehbar wird. Also wenn man an die Geschichte glauben würde als Subjekt, müsste man sagen, da hat sie es doch jetzt Ihnen nochmal richtig als Schulstunde vorgeführt. Das war dieser antifaschistische Bürgerkrieg, wo Kommunisten Pflicht sein sollte, nicht mehr Revolution zu machen, sondern Spanien vor dem Faschismus zu retten. Das ist schon vom Zweck her ein Fehler für Kommunisten. Was haben sie denn dort zu suchen? Warum sollen sie den spanischen Bauern den Kommunismus erklären und den Faschismus bekämpfen und mit den Anarchisten rumdisputieren, statt in ihrem eigenen Land ein bisschen unter den Proletariern Stimmung zu machen, wenn ihnen schon ihre Revolution schiefgegangen ist, der erste Versuch. Stattdessen sollten sie hin internationale Brigaden verstärken und es ist nichts dabei herausgekommen, als dass die sich auch noch verblutet haben. Das sind die Parteien, die es zu Hause sowieso schon schwer genug hatten. Die haben da auch noch ihre ganzen Kader in diesem Bürgerkrieg verheizt. Also eine doppelte Nulllösung vom Zweck her und vom Ertrag her. Bloß für diesen Fehler, mitten in Spanien sowas wie eine Entscheidungsschlacht gegen den aufkommenden Faschismus kämpfen zu wollen. Eine Entscheidungsschlacht, die die Sowjetunion jetzt mal als Staat genommen, der sie ja inzwischen war, dann so absolut ernst auch wieder nicht gesehen hat als Entscheidungsfrage. Sie hat dann ja sogar noch in der Phase der Kriegsvorbereitung sogar noch dem Imperialismus Hitlers zugetraut. Das wäre eine Sache, mit der man friedlich verfahren könnte. Auch da könnte man sowas wie in ein Verhältnis des wechselseitigen Arrangements kommen. Es ist derselbe Gedanke, dasselbe falsche politische Prinzip, jetzt auch noch auf den Feind angewendet, gegen den man bisher immer so hundertprozentig mit allen übrigen Kräften zusammenstehen wollte. Und das war kein großer Übergang. Wenn man sowieso schon der imperialistischen Welt Versöhnertum dem Sozialismus gegenüber zutraut, na warum dann nicht dem Hitler? So viel schlimmer als andere Staatsmänner war er, weiß Gott, auch nicht. In seinem imperialistischen Rettungsprogramm für Deutschland. Und auch das, für alle, die denken, na ja, aber immerhin an dem Bedingungsgefummel könnte doch immerhin was sein. Ein bisschen Demokratie retten ist doch immerhin besser als. Und der Imperialismus von dem einen schmeckt mir doch noch ein bisschen nicht ganz so schlecht wie der vom anderen. Mit dieser Politik hat die Sowjetunion, das ist mal eine Lehre aus der Geschichte, sich nichts erspart, der Krieg ging los. Da stand sie da als Vorbild der proletarischen Massen. Sie musste zusehen, dass sie ihre Industrie wegschafft und ihre Planwirtschaft dann mal völlig von der buchhalterischen Rechnungsführung runtersetzt. Den Krieg haben sie nicht nach ihrem blöden Plan geführt, nach der Rechnungsführung der Rentablen im Betrieb, sondern nach Befehl und Gehorsam haben sie ihre Betriebe an den Ural geschafft und Panzer gebaut und damit Deutsche totgeschossen und haben damit die von Hitler geplante Vernichtung ihres Volkes abgewendet. Mitten im Krieg haben ihnen auch noch ihre Bündnispartner, die anderen überfallenen imperialistischen Konkurrenten Deutschlands, haben ihnen auch noch immer klar gemacht, wo sie dran sind. Ein sehr berechnendes Unterstützen der Sowjetunion hat da stattgefunden. Eins, das drauf kalkuliert war, dass doch am besten beide sich wechselseitig ein bisschen tot machen. Dass man natürlich der Sowjetunion beisteht, damit sie nicht auch noch deutsche Hilfsquelle wird, aber doch nicht dafür, damit man den Sozialismus in der Sowjetunion rettet. Da mussten sie schon ihre Panzer selber schmieden. Und es gibt auch jeder zu, der unvoreingenommen über diesen Krieg schreibt, und da gibt es ja genug so immanente Militäridioten, die einfach die Leistung der Sowjetunion bewundern und deswegen auch immer sagen, was da davon Eigenleistung war und was für eine verschwindende Rolle das Land and Lease der USA gespielt hat. Und mitten darin sind ihnen dauernd diese Klarmacher von Seiten der Westalliierten entgegengekommen, dass sie sich darüber überhaupt nicht lieb Kind machen beim Imperialisten. Es war ein von der Sowjetunion noch nicht mal arrangierter Zufall, wie sie aus dem Krieg herausgekommen sind. Dass nämlich dieses innerimperialistisch konkurrenzlerische Programm der USA, wir bestehen gegenüber den Faschisten auf bedingungsloser Kapitulation. Dieses Programm hat den Krieg so radikal und so lang gemacht, dass am Ende die Sowjetunion eine riesen Militärwalze hatte, die gleich bis nach Thüringen gefahren ist. Da waren sie nun dort und waren Weltmacht Nummer 2 neben den USA. Und haben gemeint, nichts schöner als das. Jetzt machen wir eine UNO, jetzt geht's überhaupt auf, alle Staaten unter unserer Mitobhut, wir machen einen Sicherheitsrat und befinden über Krieg und Frieden in der ganzen Welt. Na, das ist doch vielleicht ein Durchbruch. Ein schöner Durchbruch für eine Partei, die immerhin noch in den frühen Tagen Lenins den Völkerbund als versöhnerisches Gesochse und als albernen kleinbürgerlichen Pazifismus gegeißelt hat. Gut, jetzt war sie an der Macht, als Weltmacht, vorne dran am Drücker, mitten in New York vertreten. Bis Anfang des Krieges haben die USA noch jeden Kommunisten nach den Maßstäben des späteren Gesetzes gegen anti-amerikanische Umtriebe behandelt. Jetzt waren sie auf einmal mit Glanz und Gloria, Fahne, Diplomaten, sogar mit einer Hymne waren sie in New York und haben gemeint, das wäre jetzt was. Und sind gleich durch die Fortschritte der Amerikaner, durch ihre Umzingelungspolitik und wie sich jetzt alles im Nachhinein aus sowjetischer Sicht darstellt, sind sie darauf aufmerksam gemacht worden, dass irgendwie sie so beliebt bei den Imperialisten nun doch nicht sind. Und das ist Phase Nummer 3, welche Antwort sie sich seit dem Zweiten Weltkrieg darauf haben einfallen lassen. Sie hat natürlich gerüstet, das ist ja immer die eine Seite des Widerspruchs. Sie hat sich auch Atomraketen beschafft und ist nicht schuldig geblieben bis heute. Aber die Politik, die sie betrieben hat, ist ein anderes Kapitel. Die hat immer der Linie gefolgt, die Sowjetmacht besteht auf ihrem, jeder kapitalistischen Nation gleichrangigen Recht, gute Beziehungen zum Rest der Welt aufzumachen. Sich als guter Freund anderer Staaten im diplomatischen Weltgeschäft zu betätigen. Jetzt ist das einerseits absurd, denn alles das, was praktisch unter dem Titel Frieden und gute Beziehungen läuft in der imperialistischen Welt, nämlich Handelsgeschäfte, die anderswo Hunger und Elend produzieren und Reichtum anderswo, sich Vasallen halten in fremden Ländern, die Weltkugel unter Kontrolle der imperialistischen Macht bringen, damit sie nützt, all dieses gesellschaftliche Privatinteresse, die Welt herrichten für ihre Benutzung. Das war ja in der Sowjetunion gar nicht präsent. Die hat weder Interesse noch Mittel, den Rest der Welt auszubeuten. Die exportieren keine Plantagen nach Äthiopien, die dann dafür sorgen, dass die Neger verhungern. Das machen sie einfach nicht. Das Einzige, was sie noch gerade machen, ist, dass sie Kuba den Zucker abkaufen und das noch zu überteuerten Preisen. Bloß damit die Genossen in Kuba noch irgendwie durchkommen. Sie ist selber von ihrer ganzen Anlage her, von den Interessen, für die sie steht, überhaupt keine imperialistische Macht. Das hindert sie aber nicht, zu sagen, dass das, was die Imperialisten können, nämlich sich Freunde machen in aller Welt, das können wir auch. Und jetzt treten sie wieder in Erscheinung als Praktiker der Ideale, die zum imperialistischen Weltgeschäft dazugehören, nämlich Frieden, Freundschaft, Eierkuchen. Als solche kommen sie jetzt daher und haben auf einmal tatsächlich überhaupt nicht mehr zu bieten als das. Nur eins, Waffen können sie auch noch bieten. Dass der andere Souverän ein Souverän ist, dass er eigene und fremde Untertanen umbringen will. Na, dafür machen sie Angebote. Aber nicht mal das, diese Lehre, dass die Selbstbehauptung in dieser Welt Waffen erfordert und dass das Mittel der Einflussnahme des Freundegewinnens auch schon wieder Waffen heißt. Dass das also alles eine ziemlich kriegerische Angelegenheit ist, der Frieden, in den sie da mitmischen wollen. Das bringt sie auch nicht irgendwie zu dem Schluss, dann lassen wir da lieber unsere Finger davon. Sondern im Gegenteil, das empfinden sie als Aufruf, dann wir als Friedensmacht erst recht, nix wie hin. Wirklich, das ist dermaßen absurd. Damit sie Freund in aller Welt sein können, haben sie einen Krieg gewinnen müssen. Das ist selber schon nichts Schönes. Am Krieg ist schon das Gewinnen das Schönste, aber doch nicht, dass man ihn geführt haben muss, mit 20 Millionen Leichen vorher. Dann müssen sie rüsten wie die Teufel, sodass sie nie dazu kommen, mal wenigstens das bisschen Volksbeglückung wahrzumachen, das sie immer in die Annalen ihrer Partei reinschreiben als Zweck. Dann haben sie den anderen Staaten, wenn es mal hart auf hart geht und wenn die Freundschaft ein Fundament kriegen soll, schon wieder nichts anderes anzubieten als Waffen. Und das auch noch für Zwecke, von denen sich dann über kurz oder lang herausstellt, die haben mit Kommunismus vorne und hinten nichts zu tun. Da schenken sie den Ägyptern Waffen und was haben die Trottel damit zu tun? Sie zetteln einen Krieg an gegen Israel und der ist auch schon von vornherein verloren. Und was nützt denn das dem Proletariat? Noch nicht mal der Absicht nach was. Was nützt denn das, was soll denn das? Eine großarabische einige Nation. Dieses Programm in Gestalt Syriens mit ein paar Flinten zu unterstützen, in Gestalt Iraks mit ein paar Panzern. Und was machen die Iraker mit den Panzern? Sie haben nichts Gescheiteres damit vor, als Iraner umzulegen. Sich da einzumischen, da sind sie wirklich nicht schlau draus geworden. Sondern denken immer, ja, wenn was schief läuft, umso mehr, immer dieser blöde idealistische Schluss. Wenn was schief läuft, muss es doch umso mehr, umso besser gehen. Jetzt ist natürlich, das ist wirklich für diesen Quatsch die gerechte Quittung, so wenig es dem Westen recht gibt. Das ist natürlich nach den Maßstäben der imperialistischen Welt von vorn bis hinten unglaubwürdig. Das glaubt den Russen doch keiner, dass es ihnen wirklich bloß um Frieden geht. Es ist die bittere Ironie der Weltgeschichte. Jetzt stellen sie sich mal hin, machen diesen ganzen Dreck mit, haben nichts als Frieden im Kopf und jeder sagt ihnen, ihr wollt doch bloß erobern. Das ist ja auch klar. Das ist doch die allgemeine imperialistische Gepflogenheit. Wenn man gute Beziehungen aufnimmt, dann will man sich den Freund sichern. Und zwar für was? Dass man ihn ausbeutet und als Partner in strategischen Überlegungen in Stellung bringen kann. So, nach diesen Maßstäben, die teilen sie, den unterwerfen sie sich doch mit ihrer ganzen Mitmacherei und ihrem Mitmischen im Weltgeschäft. Kritisieren tun sie die doch nicht? Die sind doch selber die größten Anwälte der Völkerfreundschaft, gerade dieses Geschmarres, das vom Westen und vom Imperialismus als guter Titel seiner Weltbeherrschung in Umlauf gesetzt wird. Und jetzt nimmt er es ernst. Das ist kein Kompliment, dass er diesen Quatsch ernst nimmt, aber er macht's. Und da sagt natürlich alle Welt, erstens, das ist nie und nimmer ehrlich, die wollen im Prinzip dasselbe wie wir, nämlich Macht und uns bloß was Böses tun, die wollen letztlich uns überfallen. Und zweitens, wenn jemand mal wie wir sagt, diesen Quatsch machen sie, dann muss er immer mit dem Vorurteil rechnen, dass alle Welt sagt, ihr wollt die Russen in Schutz nehmen. Nein, wir wollen den Unterschied klar machen. Das sind auch nicht mal Imperialisten und trotzdem machen sie sich so zu schaffen, als wären sie welche. Die bringen es allen Ernstes fertig und machen ellenlange Ausführungen, auch durchaus so lang wie meine, ne? Und der Gorbatschow. Und er zählt das Elend der ganzen Welt her und sagt, zählt auf, was der Imperialismus der dritten Welt angetan hat, bis hin zur Schuldenkrise, Hungersnöte, alles unlösbar. Und was ist ein Schluss? Es braucht eine neue Weltwirtschaftsordnung und eine Regelung des Schuldenproblems. Was haben denn Kommunisten die Schulden zwischen Imperialisten zu regeln? Aber so führen sie sich auf, als hing auch noch diese Frage irgendwie von ihnen ab und als wären das alles, was da passiert, so Elemente einer verfahrenen Weltordnung, zu der sie durchaus was beisteuern könnten. Immer dieses, an ihnen soll man sich ein Vorbild nehmen. Und jetzt ist diese Phase des sich freundschaftlich einmischen, sich Vorbilder schaffen, sich als Vorbild bekannt machen, sich Freunde schaffen. Das ist inzwischen schon über diese Unglaubwürdigkeitsecke in die neue Phase getreten, dass inzwischen diese Kommunisten, Gorbatschow an der Spitze, keine Rede über die Weltpolitik mehr anfangen, ohne in aller Form zu verkünden, wir wollen keine Weltrevolution mehr. Sie versuchen noch dieses letzte Stück Standpunkt, kommunistischen Standpunkt gegenüber dem Rest der Welt. Das von dem sie wissen, das wird ihnen ideologisch übel genommen. Das ist immer der Rechtstitel für imperialistische Staaten, zu sagen, man kann der Sowjetunion nicht trauen. Das wollen sie jetzt dementieren. So als wäre wirklich der Grund dafür, dass der Imperialismus ihnen spinnefeind ist. Nicht mehr, als dass sie mal gesagt haben, übrigens, die Weltrevolution ist auch mal fällig. Nein, der Imperialismus hat da wirklich handfestere Gründe, die Sowjetunion als Störenfried zu kalkulieren. Der Rest der Welt nimmt denen viel mehr übel, als sie selber je ahnen, dass sie das Eigentum abgeschafft haben und deswegen eine Riesenausnahme in diesem ganzen Weltzirkus sind. Und sie selber versuchen, sich als Stein des Anstoßes quasi aus der Welt zu entfernen und zu versichern, mit ihnen könnte man doch wunderbar auskommen. Und deswegen setzen sie solche verbrecherischen Losungen in die Welt, wie man kann ohne Krieg miteinander auskommen, an uns soll es jedenfalls nicht liegen, wir haben die Weltrevolution aus unserem Programm gestrichen und wollen keinen Politiker im Rest der Welt bevormunden. Da sind drei widerliche Fehler drin in dieser Argumentation. Das erste, dass sie überhaupt von der Weltrevolution Abschied nehmen. Das zweite, dass sie, da steht auch dieser Gorbatschow-Ausschnitt hier drin, der steht dafür, dass sie immer gleich denken, wir wollen keine Politiker bevormunden. Na, das ist ja gut und recht, wenn sie sich auf den Standpunkt stellen, wir lassen uns nicht bevormunden. Wenn der Gorbatschow mal wenigstens zur abendlichen Erbauung, wenn er demnächst in den USA ist, mal den Arschlöchern, die ihm immer die Vorteile des Kapitalismus und Imperialismus erklären wollen, wenn der denen dann mal übers Maul fährt und sagt, von euch lasse ich mich noch lange nicht bevormunden, na, das wäre ja recht. Aber das Umgedrehte, bei Revolution immer gleich Vormundschaft für fremde Politiker zu denken, ach, da ist nicht, das Vormundschaft ist nicht das Entscheidende, sondern dass sie von Anfang an Revolution immer gleich als Grußadresse quasi an andere Regierungen denken. Die können gar nicht mehr anders denken, als wenn wir was wollen als Staat, dann müssen das die Regierungen anderswo bei sich einordnen und müssen sich friedlich drauf beziehen können. Und daher kommt auch eine fatale Gleichsetzung, die ich vorhin dementiert habe. Jetzt machen Sie das auf einmal, wenn Sie immer sagen, von uns aus kann die Welt friedlich sein, wir machen keine Revolution. Dann setzen Sie doch Frieden mit Nicht-Revolution und Revolution mit Krieg gleich. Und das ist wirklich das, was man ihnen überhaupt nicht mehr verzeihen kann. Dass sie den Unterschied nicht festhalten. Jetzt haben sie ihn mal erfunden selbst. Sonst hätte der Lenin auch seine Revolution nicht hingekriegt. Wenn er nicht seinen Leuten klargemacht hätte, Jungs, hört zu, ein imperialistischer Krieg und der nötige Bürgerkrieg, um die Revolution zu sichern, das sind zwei völlig verschiedene Paar Stiefel. Es ist ihm ja offenbar auch gelungen, damals bei diesen verkommenen Russen, verkommen im Krieg und ungebildet und sonst was, offenbar haben die ihm das mindestens geglaubt, wenn sie gerade aus dem Feld heimgekehrt schon gleich wieder hin müssen, in denselben Schützengraben womöglich, aber gegen eine andere Armee, da haben sie sich für geschlagen. Offenbar müssen sie irgendwie begriffen haben, der Krieg ist was anderes als der vorher. Und heute gehen die hin und sagen, Revolution gleich Unfrieden gleich Krieg, das wollen wir nie und nimmer. Was bleibt für auswärtige Kommunisten zu tun? Vom Standpunkt der Sowjetunion was sehr Nettes. Die sollen sich an diesem Friedenskampf beteiligen. Dass sie irgendwie unangenehm auffallen sollen in ihrem Staat, das ist damit endgültig aus jedem Programm gestrichen. Sie sollen alles tun, was in ihren Kräften steht, um ihre jeweilige Regierung zu friedlicher Aufführung auf dem Globus zu drängen. Sich die Auffassung zu eigen zu machen, an der Sowjetunion wäre doch mehr Nachahmenswertes als Abzulehnendes. So, die sollen, das Ideal wäre, Kommunisten haben den Auftrag, aus allen Außenpolitikern Genschers zu machen. Die so nett mal vorbeischauen, ihre Ohren aufsperren und selber Entspannung sagen können. Und das halten sie fest, noch jenseits der Belehrung, von der Gorbatschow hier kündet. Für diesen Auftrag an Kommunisten ist wirklich jeder Rest von Internationalismus, also sich beziehen auf subversive Aktionen anderswo, man fördert sie und verstößt damit gegen alle Regeln der Diplomatie. Da ist sogar jedes Opponieren überhaupt, dass eine kommunistische Partei richtig Opposition macht. Und erst recht ein Opposition machen mit penetranten Hinweisen auf die Sowjetunion als Vorbild, das ist von diesem Programm der sowjetischen Kommunisten für ihre Bruderparteien überhaupt nicht mehr nötig. Im Gegenteil. Wenn man das Argument mit dem Kräfteverhältnis ernst nimmt und dass die Kommunisten nur das machen sollen, was sie gerade können, und wenn jede Schwierigkeit, vor der ein Kommunist steht, schon ein Argument dafür ist, sein Ziel zu revidieren, dann ist doch klar, Kommunisten stehen heute in allen imperialistischen Staaten vor der Schwierigkeit, keiner mag die Sowjetunion. Eine Partei, die sich zur Sowjetunion bekennt, ist schon deswegen unbeliebt. Die ist ja für einen anderen Staat. Wenn man den Nationalismus nicht mehr bekämpfen will, sondern als Argument gegen das Ziel der eigenen Partei gelten lässt, dann muss eine kommunistische Partei zu dem Schluss kommen, na, dann schreiben wir doch mal die Befürwortung der Sowjetunion. Das schreiben wir dann mal aber ganz, ganz klein in die Fußnote. Es geht sogar noch weiter, vom Standpunkt der Sowjetunion selber aus. Denen selber ist doch inzwischen eine antikommunistische Friedensbewegung. 10-mal lieber als eine Mannschaft, die sich zur Revolution oder auch nur zu ihnen bekennt. Die empfangen doch 10-mal lieber die Jutta Dietfurth und die Petra Kelly gemeinsam als ihren eigenen Mies. Da müssen Sie doch denken, den mögen Sie in Deutschland nicht so, aber die Jutta und die Petra, die werden von 10% gewählt. Also ist deren Chance, den Deutschen klarzumachen, dass die Sowjetunion aus lauter guten Friedensfreunden besteht. Na, deren Chance ist doch viel größer. Also lädt man am liebsten die zu einem Kongress und feiert diesen ganzen bürgerlichen Schwachsinn von wegen Frieden und Eierkuchen und Fortschritt und sonst was und macht darüber, über die Multiplikatoren der Grünen Partei, dem Volk klar, Krieg braucht man nicht mit der Sowjetunion. Noch besser ist natürlich, man wählt sich einen Generalsekretär, den die Welt sympathisch findet. Einen, der angenehm lächeln kann, der flüssig reden kann, der nicht immer bloß dieses Parteichinesisch vor sich herbrabbelt, sondern der klar und deutlich auch mal einem amerikanischen Regenten übers Maul fährt. Ansonsten aber die Versöhnung in Person ist, glaubwürdig bis zum Unausstehlichen, die man die ganzen Friedensbeteuerungen der Sowjetunion endlich mal abnehmen kann. Sympathiewerbung statt Weltrevolution. Das ist das Ergebnis, bei dem diese Partei mit Gorbatschow angelangt ist. Und damit, und das ist das Eigenartige, erspart sie sich überhaupt nichts.